Heiderabad. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind pünktlich. So wie immer. Wir waren noch nie unpünktlich. Kein einziges Mal. Ein Weltraumaffe kommt immer, wenn er es beabsichtigt. Das ist eigentlich der allererste Stream von Weltraumaffen. Hallo, wir sind die Weltraumaffen. Hallo. Ja. No. Das davor wir geben war euch die Mehrwertsteuersenkung in Form von gesteigerter Pünktlichkeit weiter. Genau. Ja. Ist schon wieder eine Woche rum. Das geht mir alles viel zu schnell. Ich weiß noch, gerade erst letzte Woche hatten wir einen Stream. Krass gewesen. Ja, und es ist so viel passiert in der Woche. Ja, wir haben die Affen repariert. Das ist zum Beispiel passiert. Ihr könnt jetzt wieder voll unsere gut patentierten Affen sehen. Erzähl mal. Fridays for Future Weimar droht juristischen Ärger. Die haben sich kritisch gegenüber der Polizei ausgesprochen und sind rhetorisch einen Schritt zu weit gegangen. Und jetzt haben sie eine Anzeige an der Backe. Wo ich mir generell denke, ja, für die Polizei muss man sich jetzt auch nicht den Mund zerreißen. Auf der anderen Seite, dass es direkt dann auch Anzeigen hagelt, weiß ich auch nicht. Ich, keine Ahnung. Ja, es war schon ziemlich derbe, so von wegen Polizisten sind Mörder. Ja, aber soweit ich das mitgeschnitten habe, ist die Anzeige wegen Volksverhetzung. Und da hat man mich ja auf Twitter auch relativ richtig belehrt, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Polizei ist keine in dem Volksverhetzungsparagrafen bezeichnete Gruppe im Endeffekt. Da steht also Sachen wie Rasse, Geschlecht, Herkunft etc. und Religion, aber von Uniform habe ich da nichts gelesen. Erst habe ich auch gedacht, ja, aber könnte ja trotzdem, aber grundsätzlich sehe ich das auch so inzwischen. Neben diesem Gleichberechtigungsparagrafen aus dem Grundgesetz gibt es ja noch Paragraf 130 von den Veröffentlichungen und Strafbarkeit und so weiter. Das wäre eher. Klar, da kommt dann natürlich die Strafbarkeit spielt eine Rolle und so, das ist dann ein anderes Gesetz und so weiter, das muss man sicher unterscheiden, aber da werden eben andere Sachen, sagen wir mal, also im Grundgesetz wird nicht unterschieden, oder glaube ich zum Beispiel sind die Berufe nicht drin und Uniform oder so. Aber bei 130 ist das dann sehr wohl möglich. Also über Paragraph 130 hätte man zum Beispiel die Hängarmee vielleicht doch verklagen können. Ich weiß nicht genau. Oder ja, ich auch darüber. Generell, auch wenn ich das den einen oder anderen freue ich mich ein bisschen mit Schadenfreude, aber generell finde ich den Trend nicht gut. Also ich habe zwar schon ein bisschen Schadenfreude, aber wirklich richtig freuen kann ich mich nicht drüber. Das bringt mir eher so eine Weltmüdigkeit, wo ich mir denke, ja Leute, muss man denn für alles rumklagen? Ja, im Gegenteil, das Gesetz ist ja auch ziemlich weich auslegbar, also weit auslegbar. Also da steht ja sowas drin wie verächtlich machen und das ist ja schon irgendwie, da kann man jetzt ziemlich vieles drunter fassen, ne? Und das, sagen wir, strafbar zu haben, also da ist auch vielleicht noch einiges möglich, sagen wir mal so, je nach Richter eben, ne? Naja. Ja, nur so kleiner Fun-Fact. Beamtenbeleidigung gibt es ja in der Form nicht, ja. Und kollektive Anschuldigungen, wie zum Beispiel zu sagen, all cops are bastards oder sowas, da gibt es schon Gerichtsentscheidungen in Deutschland zu, das ist zulässig. Deswegen weiß ich auch nicht genau, worauf hier sich diese Anklage wirklich stützt. Ich weiß auch nicht, weil ich weiß, wir werden da regelmäßig Strafen für verteilt. Aber es gibt ja dieses berühmte Soldaten sind Mörder-Urteil, wo halt gesagt worden ist, es ist zu weit gefasst. Also ja, okay, das bei Polizisten eigentlich auch laufen. Auf die Polizisten gemünzt wird, okay, aber ja, naja. Hier haben wir mal die Filmförderung, was das Gericht dazu sagt. Ja. Hier haben wir die Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein. Die ist ganz woke unterwegs. Nämlich, es wird da jetzt Fragebögen für Drehbuch, Regie und Produktion geben, ob denn sowohl vor als auch hinter der Kamera genug Diversität vorhanden ist und auch im Drehbuch genug Diversität vorhanden ist. Und es bleibt halt zu befürchten, dass nur bei Bestehen dieser Checkliste dein Projekt eine Förderung bekommt. Was ich wieder ein bisschen komisch finde, weil was ist zum Beispiel mit Filmen, die dann, gerade deutsche Filme, die in der Vergangenheit spielen, irgendwie 100 Jahre, 200 Jahre zurück, will man ja, dann eine Frauengeschichte raussuchen, dann geht das wahrscheinlich wieder. Oder ja, oder eine Kranzgeschichte, wenn du eine findest. Ja, oder muss man dann halt People of Color einbauen. Ja, genau. Ja. Vor allem verstehe ich das nicht, weil da steht ja, die Filmförderung will gegen Klischees und Stereotype Rollenbilder in Filmen vorgeben. Aber Filme bestehen und leben davon, dass es stereotypische Rollenbilder gibt, Archetypen und Klischees, die man halt einfach ja verwenden kann und subversieren kann oder damit man schneller den Zuschauer in die Story reinbekommt. So, was wollen die denn dann machen? Dann ist ja im Endeffekt kein Unterschied, ob ich jetzt einen Regiefilm schaue oder ob ich einfach nur jemandes Aufnahmen sehe vom Handy, so weißt du, so ein Livestream. So. Aber dafür werde ich doch kein Geld bezahlen. Das ist ja wie mit Gewalt gegen Frauen. Wie machst du einen Charakter schnellstmöglichst schlecht? Er soll eine Frau schlagen. Ja. Dann weiß jeder, dass es der Bösewicht ist. Ja. Aber dann heißt es wieder Gewalt gegen Frauendarstellung, tralala. Ja. Die Frau Hartmann von der Filmförderung sagt, je diverser ein Film sei, desto besser sei er meist auch. Das habe die Erfahrung der Filmförderung in den letzten Jahren gezeigt. Ja, das fand ich auch lustig. Da bin ich noch lange nicht mehr überzeugt. Im Gegenteil. Wenn man dann merkt, dass das irgendwie zwangsweise oder so, ja, aufgedrückt ist, diese Mentalität, diese Ideologie und so, diese Diversity in dem Fall, ja, dann ist das bestimmt nicht unbedingt nur positiv. Kann ich mir nicht vorstellen. Und, auch immer eine Frage des Betrachters, ne? Das ist schönheitlich im Auge des Betrachters. Und da ist ein Druckfehler, warte, da ist ein Druckfehler im Artikel, da steht Hartmann mit 3 N in diesem dritten Abschnitt da, letzter Satz. Hartmanninnen sollte das heißen. Vielleicht. Ja, Rassismus wird gestärkt. Rassismusförderung, Rassismusforschung. Ja. Was ist das? Hervorragend, das freut mich. Das hat, glaube ich, der OPEX mitgebracht. Nee, das ist nicht von mir. Ich weiß nicht. Nee. Oder ist es von mir? Tja, siehst du mal. Also es geht hier um das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM. Die werden jetzt beauftragt, einen sogenannten Rassismus-Monitor zu erstellen. In diesem Jahr kriegen sie dafür 3 Millionen Euro zusätzlich zur Förderung, die sie sowieso schon kriegen, um den Rassismus in Deutschland zu untersuchen. Ja, immer wer sucht, der findet, ne? Ja, genau. Ich bin nicht so richtig überzeugt, dass das der richtige Weg ist, zumal in dem Text hier auch dann gleich Leute wie Anna Dushime und so erwähnt werden. Und auch wenn ich den Namen Yasemin Schumann lese, weiß ich gleich, aus welcher Richtung dieser Wind wohl wehen wird. Es ist wichtig zu wissen, wie Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, mit diesen Erlebnissen und Erfahrungen umgehen. Nur so lassen sich Angebote und Maßnahmen entwickeln, um Betroffene zu unterstützen und zu empowern. Ja. Weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Weitere Spaltung, meiner Meinung nach. Ja. Aber weißt du, was uns nicht spaltet? Der Einsatz einer künstlichen Intelligenz zur Früherkennung von Straftaten. Das führt uns zusammen zu einem uniformen Block, den man analysieren kann, wo ein nächstes Verbrechen auf Twitter.com passieren wird. Es geht den Leuten wirklich hier um Online-Posts, explizit. Nicht um sämtliche Formen von Hasskriminalität, so nicht um die wirklich auf der Straße statt, sondern einfach so im Internet. Ja? So, kannst du ein bisschen reinzoomen? Wäre das möglich? Ja, sehr gut. So, ja, am 1. Juli 2020 ist das Forschungsprojekt KISTRA, Einsatz von KI, Ziel ist die Erforschung der und Rahmenbedingungen für den ethischen und rechtlich vertretbaren Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Sicherheitsbehörden zur frühzeitigen Erkennung und Prävention von Straftaten der Hasskriminalität. Da arbeiten mehrere Universitäten und andere GmbHs halt mit. Es ist ein richtig schickes Ding, super, da ist ein 3-jähriges Projekt, da ist so ein Konsortium, Zusammenschluss aus 9 Partnern, geleitet von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES. Ja, kosten tut das Ding, Gesamtbudget 2,98 Millionen Euro. Genau. Das sind Fachleute, die wollen bezahlt werden. Jetzt sind wir mit dem Rassismusmonitor zusammen schon bei 6 Millionen. Das Interessante ist halt, wir befinden uns aktuell in einer Pandemie und diese 3 Millionen wären besser aufgehoben, wenn man sie halt in was anderes stecken würde, buchstäblich in irgendwas anderes. Die Ergebnisse von KISTA werden sowohl sozialwissenschaftliche, ethische und rechtliche Gutachten umfassen, sowie technische Lösungen, zum Beispiel Software-Demonstratoren. Ich konnte nicht finden, was Software-Demonstratoren sein sollen. Was soll das sein? Eine Demo-Software. Oder was? Das, wenn du dann was im Internet sagst, kommen die Software-Demonstratoren vor deinen Account und halten Plakate hoch und rufen Sprechchöre. Nie wieder Software. Muss doch Meinungsfreiheitsschutz gelten. Wir wissen doch alle, dass die irgendwo beim BKA drei Mutanten haben, die in so einem Tank liegen. Ha. Ja. Richtig gut, gerade im Chat, so Tales on Rails, so ein Kistra-Garten. Ja. Ja, ist es durchaus. Neben der direkten Anwendung bei Big können auch weitere Behörden mit Sicherheitsaufgaben von den Ergebnissen profitieren. Einerseits über die Funktion der CITES als zentrale Stelle mit dem Auftrag, die deutsche Sicherheitsbehörden durch die Erforschung und Entwicklung von Werkzeugen im digitalen Raum zu unterstützen. Andererseits über die Zentralstellfunktion des BKAs für die Polizei des Bundes und der Länder. Also es wird einfach, die legen so eine Ressource, mal schauen, was passiert, aber natürlich, wenn es absolut fehlschlägt, werden sie nicht sagen, okay, hier habt ihr die 3 Millionen zurück, tut uns leid. Das ist der Preis dafür, dass wir nicht wissen, ob es funktionieren wird oder nicht. Die Grundlage dafür, ja, das Vorhaben fußt auf der Schutz vor Kriminalität und Terrorismus-Initiative des Nationalen Sicherheitsforschungsprogrammes beim Bundesministerium für Bildung und Forschung und will die Entwicklung rechtskonformer KI und Verfahren zur Erfassung und Bewertung sicherheitsrelevanter Inhalte im Internet voranbringen. Ja, es ist auch da geht es darum, okay, es gibt zu viele Leute im Internet, sie posten zu viele Sachen, wir können nicht alles irgendwo, NetzDG hat so, das ist im Endeffekt, NetzDG hat fehlgeschlagen, okay? NetzDG, diese Anlaufstelle, Leute beschweren sich, es kommen zu viele Beschwerden rein, was sollen wir machen? Ja? So. Ich finde es lustig, dass wir hier ein Staatsprojekt haben, was in den USA eine Privatfirma erledigen kann, die es seit 2004 gibt, namens Palantir. Also das, was sie hier machen, ist genau dasselbe. Also Palantir macht noch mehr, aber ich finde es halt lustig, dass wir jetzt mit was ankommen, was es vor über 10 Jahren privatwirtschaftlich in den USA gab. Da sind wir technologiemäßig richtig dran. Also, das krasse Ding ist halt wirklich, dass man da die Sprache im Endeffekt kontrollieren und analysieren will und sagt, ja, die KI, die Sachen lernen, also auf der Sprache, die wir als kriminell betrachten, die ja dann auch kriminell ist, ist richtig gut, funktioniert sehr gut. Die Erarbeitung und Implementierung von Adaptivmethoden zur Unterstützung der polizeilichen strafrechtlichen Bewertung von Vorgängen, die Hasskriminalität betreffen. Ja, so. Das ist, steht das in unserer Verfassung so, dass irgendwelche KIs strafrechtliche Bewertungen vornehmen? Ja, das muss so sein. Doch, das muss so sein. Alles andere wäre Hassverbrechen. Bevor du schließt, hier in dem Abschnitt da, künstliche Intelligenz, KI wird eine Schlüsseltechnologie im Umgang mit den Herausforderungen Hasskriminalität. Okay, cool. Warte. Künstliche eine Schlüsseltechnologie im Umgang mit den Herausforderungen. Punkt. Achso, okay, ja, sein oder werden braucht man nicht. Ich kann kein Deutsch. KISTRA unterstützt die Anwendung zur Unterstützung der Ermittler bei den Sicherheitsbehörden. Und jetzt kommt's. Hasskriminalität steht dabei für Straftaten, okay, bis soweit kann man das so ist verständlich, ne? Die sich zum Beispiel in Form von Morddrohungen, Volksverhetzung oder Beleidigung gegen Menschen einer tatsächlichen oder zugeschriebenen gesellschaftlichen Gruppe richten. Da seht ihr mal, es geht, so dieser große Begriff von Hasskriminalität ist so richtig böse, das ist so Bordsteinfressen, das ist da auch mit drin, ja. So, aber scheinbar, wir befassen uns mit Worten. Morddrohungen, Volksverhetzung, Beleidigung, tatsächlich oder zugeschriebene. Was soll denn das sein, Alter? Tatsächlich oder zugeschriebene? Naja, das ist, wenn du jemanden, der muslimisch aussieht, automatisch als Muslim siehst. Ah, verstehe, ja. Die Datenmenge, die dazu täglich im Netz ausgetauscht wird, wächst kontinuierlich und ist ohne die Unterstützung durch Methoden der... Genau, was ich meine. NetzDG hat so eine Anlaufstelle ermöglicht, irgendwelche Meldemuschis sitzen da, melden alles links und rechts und dann heißt es, ja, wir brauchen jetzt KI und jetzt brauchen wir KI und das brauche ich euch nicht erzählen, das könnt ihr euch selbst irgendwie anschauen in Echtzeit, denn das wäre so die nächste Quelle. Der Guardian berichtet nämlich darüber, dass in Hongkong, wo China jetzt im Endeffekt alles so dicht gemacht hat, was Sprache angeht in dem Land, haben die Leute einfach Möglichkeiten gefunden, um diese Gesetze zu umgehen. Und verwenden das ganz eifrig. Sie verwenden Codes, künstlerische so Ausstellungen, so öffentliche Ausstellungen, wie zum Beispiel ganz viel so weiße Blätter verteilt, und das ist halt symbolisch da. Buchstabencodes, die verwenden kleine Schrift zusammen mit großer Schrift. So, und, ach ja, ja, also es ist halt nicht möglich zu sagen, das, was jetzt illegal ist, das können wir abfangen. Und selbst wenn du ein System dazu hast, ist es so, dass es halt immer dem sprachlichen Entwicklungsverlauf niemals in der Lage sein, ein Modell zu schaffen, was nicht nur in Echtzeit funktioniert, sondern halt, ja, vorausdenkt. Sagen willst, bevor du es sagst. So, dann werden die Leute halt andere Begriffe verwenden. So, wir werden Sprache entwickeln und erfinden, und dann ist das gesamte Modell, was wir vorher an anderer Sprache trainiert haben, nichts wert. Und, oh Mann, Alter, kann was ich die 3 Millionen Euro haben? Bitte. Läuft Minority Report ins Leere oder was? Ja. Ja, ja, das ist eine sehr gute, das ist eine gute Taktik, wie die jetzt weiter noch kommunizieren können, aber ich muss leider sagen, dass das auch meiner Meinung nach nur aus einem Grund noch funktioniert. Und zwar ist Hongkong bis jetzt noch nicht vom SWIFT-System abgeschnitten worden, wie es ja angedroht wurde, wenn China quasi Hongkong komplett übernimmt jetzt, was rechtlich gesehen ja schon fast de facto passiert ist. Ja, ich denke mal, also im Festland China wären solche Ausweichtaktiken wären egal. Die Leute würden trotzdem einfach aufgegriffen werden und verschwinden. Ja, das ist zwar schön und kreativ, aber ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Die Situation in Hongkong ist halt immer noch nicht geklärt. Ja, es ist eine Notmaßnahme, ne? Wenn man dann nicht mal mehr irgendwelche Messenger benutzen kann oder so, sondern sich mit den Zetten dann verständigen muss, sozusagen. Das ist irgendwie echt eine Notmaßnahme. Ja, und wie gesagt, bei allem guten Willen, und ich finde das gut und alles, es ist ja beispielsweise das, was man hier sieht mit den Sticket Notes, ja, ein Restaurant als Zeichen des Protestes macht es einfach leere Sticket Notes an die Wand. Ich meine, das ist ja offensichtlich, und wie gesagt, in Festland China würde dieses Feigenblatt die nicht vor Verfolgung schützen. Und ich meine, leider geht es in Hongkong ja auch in diese Richtung. Ja. Aber was ich damit halt krass, weil wenn du so einen autoritären Staat hast, der halt wie in China halt noch krasser ist, als wir das hier haben. Wir sind so autoritärer Staat Baby-Light-mäßig unterwegs, wenn überhaupt. Ja. Und die Leute demonstrieren da, indem sie sagen, zum Beispiel, da ist so dieses Free Hong Kong, ne? Und davor hat irgendjemand in kleiner Schrift noch Carta Don't. So Free Hong Kong, und so in kleiner Schrift davor. Deswegen ist das nicht rechtswidrig. Aber trotzdem wurde er halt dran gekriegt, weißt du? So, all solche Sachen sind möglich, einfach weil man keine klaren Grenzen setzt von dem, was Sprache darf und was sie nicht darf. Ja. Ja, und zusätzlich, gut, dass du das sagst mit dem Rechtssystem, noch funktioniert das Hongkonger Rechtssystem noch, aber es ist ja so, wie die Leute befürchten, dass sie nicht nach dem Hongkonger Rechtssystem abgeurteilt werden, sondern nach dem Festlandchinesischen, oder dass sie dann einfach überwiesen werden von Hongkong nach Festlandchina und denen da der Prozess gemacht wird, weil die Chinesen haben ja ihre legendäre 99-Komma-Verurteilungsrate, ne? Hocheffizient. Ja, sehr gut, Chinesen, mach weiter so. Abgefunden, ich habe einfach mal ein bisschen. Cool, neuer Job für mich. Ja, ich habe einfach mal nachgeschaut, hier Früherkennung von Hasskriminalität, einfach mal gegoogelt, so Jobs, ne? Und ja, da gibt es Jobs. Unfassbar. Vor allem ist Kistra rausgekommen am 1. Juli, ja? Und hier sind diese Jobs so im Juni 2020 ausgeschrieben worden. Suchen Leute, die aktiv sowas machen können. Und es sagt nicht um Hasskriminalität, die so wirkliche physikalische Kriminalität, sondern einfach nur Worte im Internet. Deswegen ja hier Jobbeschreibungen kennen, Analysen und Bewerten bestehender und neuer Strukturen, Phänomene im Bereich politisch motivierter Kriminalität, rechts, insbesondere Hasspostings. Ja, Hasspostings. Ja. Mann. Ja. Ja, das war so eine steile These. In Deutschland werden mehr Kochbücher pro Jahr veröffentlicht als insgesamt Bücher in der gesamten islamischen Welt. Von daher Ball flach halten, Brudi. Die Deutschen haben keine Esskultur. Schon der römische Historiker Tacitus hat sinngemäß geschrieben, die Germanen ernähren sich sehr einfach. Die vergleichsweise geringe Wertschätzung für gutes Essen hat sich bis heute gehalten. Ja, aber der Herr Amjahid ist auch so, das ist so ein Aras Bajo-Verschnitt, so ein Provokateur, so ein Hasnain Kasim. Das ist so einer, der glaubt, je mehr provozierende Tweets er raushaut, umso größer wird seine Plattform. Der hat schon noch deutlich verletzendere Dinge gesagt. Und zu Tacitus sei gesagt, dass der nie in Germanien war, sondern rein aus den Quellen von anderen Leuten, die gerade gegen die Germanen Krieg geführt haben, seinen Kram rausgeholt hat. Und die ganze, wenn man das ganze Zitat nimmt, relativiert sich das dann auch schon wieder, weil da durchaus mehrere Dinge aufgezählt werden, die die Germanen so essen. Ja, es gab ja auch diese Meldung, dass die Franzosen mehr Geld ausgeben für Lebensmittel als die Deutschen. Auch einen größeren Anteil wohl ihres Einkommens einfach. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Frage von Historie, ne? Die essen ja auch so teure Sachen immer dann. Wirklich Austern und so. Wobei, Ja, das liegt welchen aber Take? eher daran, dass der Lebensmittelpreis in Deutschland doch noch relativ Richtig. niedrig Wenn du gehalten nach ist, weil Preisen die wärst, sind auch Straßen ziemlich haben schlimm niedriger schon. als Ja, die ist richtig. Frankreich. Geh mal Ja. in Frankreich in den Supermarkt einkaufen, da fallen dir die Augen raus. Ja, also dass die mehr für ihr Essen ausgeben, das ist, man sagt immer, ach ja, die haben eine besondere Esskultur und die lassen sich mehr Zeit. Ja, das kann schon sein, aber das macht trotzdem nicht diese Disparität aus. Es wird einfach weniger subventioniert am Endverbraucher in Frankreich, mehr beim Produzenten und in Deutschland wird es halt bei den Handelsketten ein bisschen mit subventioniert. Ja. Ja, da gibt es einen neuen Tatort, der abgedreht wurde. Jetzt angeblich ist er fertig. Und das ist ein richtiges Hitpiece gegen die Männerrechtsszene, gegen die Männosphäre. Da werden also alle Gruppen, die es da so gibt, die Incels und die Pick-Upper und die MGTOWs und so weiter, werden aufgelistet, schön in einen Topf gerührt. Und irgendeiner ist dann eben schuld an irgendeinem Mord am Ende oder so. Natürlich alles aus Frauenhass und so. Ja, das sind jetzt so, das sind so Dinger, die uns jetzt untergeschoben werden, beziehungsweise dem Tatort-Zuschauer demnächst. Ich könnte mich darüber ärgern, über sowas, weil das einfach eine bescheuerte Darstellung ist, abgesehen davon, dass man eben diese Leute auch gar nicht vernünftig zu Wort kommen lässt. Aber das ist vielleicht in anderen Bereichen wichtiger jetzt als beim Tatort. Nur, also kann man sich den auch mal angucken, die Darstellung ist fair oder so, aber das würde mich doch schwer wundern. Im Moment sind sie wieder unterwegs und hacken auf allem rum, so. Ja, das ist ein Beispiel dafür, ne? Ich sag dazu nur Insel Lives Matters. Vor allem, da wird ja auch vermischt, irgendwie Frauenhass, dann geht es ja in einem unteren Absatz auch um Vergewaltigung. Also, huh. Ja, wird alles lustig vermischt, ne? Ich weiß Das nicht. ist geil. Ich hoffe, die sind divers genug, Drehbuch hinter der Kamera. Und obwohl ja, ich sehe schon, eine von den Ermittlerinnen ist, hat Migrationshintergrund. Ich glaube, da ist dann alles. Ja, das ist Abdriften in die rechte Szene und so weiter, spielt dann da auch natürlich eine Rolle und so, das ganze Programm eben, ne? Die ganzen üblen Nachrichten, die dieses Wort drauf haben, ohne sich irgendwie zu Gamergate, informieren. Trump. Ja, Gamergate, ich kann mich nicht drin vor, aber es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, ne? Ja, kommt vielleicht noch. Ja, und das ist dann das passende Ding politisch dazu. In der Bundeszentrale für politische Bildung will man uns jetzt auch dann so ein Ding aufs Auge drücken. Und das ist, ja, es ist genauso widerlich gemacht. Es ist ohne die Leute zu Wort kommen zu lassen. Es ist ohne faire Nachfragen, ohne Darstellung der Gegenseite. Es ist einfach nur Behauptung. Und der will man dann an dieser bösen Entwicklung, der will man dann auch damit begegnen, dass man das schlicht und einfach alles wirklich irgendwie repressiv behandelt. Vor allen Dingen irgendwie anfangs oder so, wenn die sich dann mal benehmen gelernt haben oder so, die Leute, ja. Es ist wirklich ein übles Hitpiece, müsst ihr euch mal anhören. Es ist wirklich eine Sauerei. Wie gesagt, dass keiner da auch mal zu Wort kommt oder so von der anderen Seite. Es wird nur darüber hergezogen, wird nur in einen Topf gepackt. Verschiedene Leute, die mit verschiedenen Anliegen durch die Welt ziehen. Und irgendwo wird mal dann alibihaft noch erwähnt, dass es auch vielleicht möglicherweise Anliegen von Vätern geben könnte, die gerechtfertigt sein könnten oder so, aber so dermaßen am Rande, ne? Ja, das ist einfach, das ist jetzt irgendwie demnächst ist dann eben Feminismuskritik verboten, ne? Weil man ja dann automatisch zum Massenmörder oder Amokläufer mutiert oder sowas. Das ist genau das, was ich von Anfang an schon gesagt habe. Und hier zeigt sich das jetzt, das sind so die Dinge, mit denen sie das dann belegen werden, ne? Ist Bei auch Zack den. erzählen sie uns doch, wir sollen irgendwie nichts gucken oder nichts, ja, sollen die Sachen hinterfragen und irgendwie die Quellen prüfen und was weiß ich. Und dann hauen sich hier so Dinge raus, um uns politisch zu bilden, die einfach nur, ja, voller Lügen sind, ne? Wirklich ärgerlich. Der Name Franziska Schmutzbach kommt mir aber irgendwie auch bekannt vor. Ja, die ist, glaube ich, von der Die Uni hatten wir schon in Bern öfter oder hier. so. Die ist Professorin, glaube ich, auch. Ja, aber die haben wir der auch. Der Typ, schon den sie da gefragt haben, der kommt von einer Deontonio-Stiftung, hat auch irgendwie so einen Doktor oder sowas. Ja. Na klar, woher sonst? Ich meine. Aber nicht in Medien, ne? Sonst hätten sie das mit den Quellen vielleicht gewusst oder so, aber. Naja, das ist ja keine Entschuldigung, ne? Ja, das bessere Geschlecht und das nicht fragilere Geschlecht ist jetzt prinzipiell geschützt. Köterrasse darf man sagen, aber wenn du sagst, keine Ahnung, irgendwas Frauen dazu haben. Genau. Ja, ich meine, ich finde es insofern gar nicht schlecht, das Urteil oder ganz interessant, was da ja aus, was man sich da ja darauf beziehen kann als Richter und solche Fälle stehen ja vielleicht demnächst mal an oder so, oder wenn. Was weiß ich, viel All Men kommt oder so, der Hashtag, dass sich dann vielleicht auch darunter fällt oder so. Ne? Bisher war das ja nicht so der Fall, aber es ist ja jetzt in dem Fall ein Präzedenzfall. Du bist aber naiv. Es gab auch schon solche Fälle, da wurde das eben sehr unterschiedlich entschieden. Ne? Bei den Männern war das alles in Ordnung, wenn sie die verunglimpfen, bei den Frauen dann eben nicht. Und das ist jetzt hier wieder ein Beispiel, wo es nicht in Ordnung ist, angeblich. Diesmal nach einem anderen Paragraphen eben, Volksverhetzung. Aber das ist ja dann auch noch nicht abschließend entschieden. Das geht jetzt zurück an so ein untergebenes Gericht, das dann neu entscheiden muss mit der Maßgabe, dass du das eben besser zu berücksichtigen oder so. Aber das ist ja trotzdem eigentlich ein beispielhaftes Urteil. Ein Lustiger oder ein Richter, die irgendwie Lust haben, da ein bisschen Wirbel zu machen, die könnten sich ja mal drauf beziehen. So, ne? Warum eigentlich nicht? Wird Zeit, finde ich. Ne? Ja, aber das steht doch eigentlich, du hast ja eben schon kurz angerissen, Abel, die Köterrasse. Da war ja die Begründung, es sei keine Volksverhetzung, weil die Deutschen ein zu weit gefasster Begriff sei. Ja, und die Frauen, wie viele Frauen gibt es? 3,5 Milliarden? Meine Güte. Also ich kenne nur 5. Achso. Aber das ist eigentlich auch ein zu weit gefasster Begriff, ja. Man meint, also, man meint dann das normalerweise eine, dann das Leute andere. Mit gleichen Beruf oder gleichen Interessen. Oder, Leute, das ist dann auch nicht weit genug gefasst, denn Männer sind auch Frau. Was unterscheidet überhaupt Frauen und Männer? Und so Genau. Gerieten sie aufs dünne Eis. Naja, dass ja, genau. Geschützt sind. Aber wenn Männer auch Frauen sein können, dann sind Männer genauso geschützt wie Frauen. Also ist das Gesetz halt Schwachsinn. Hör auf, sowas zu sagen, weil sonst lesen die Leute Abels Buch nicht mehr und halten ihn für einen Transistor oder wie diese Leute heißen. Kopf. Sparkasse. Darf Kunden vorerst als Kunde anreden. Boah, Alter, geil, Nachrichten. Ja, wir erinnern uns vielleicht an diese Geschichte, die ist ja schon ein bisschen älter. Da hatte diese nette Frau hier. Ich finde es so geil, dass man in dem Alter noch so einen Rabatz irgendwie veranstaltet. Für nix und wieder nix. Die Dame wollte von ihrer Sparkasse. Hast du dich auch ein bisschen gemacht, so, dass sie diesen komischen Verein dahinter hatten für Freiheitsrechte oder was? Ja, die klagt also, gegen alles Mögliche. Es ist so, ja, und die klagt auch so ein bisschen nicht im Auftrag, will ich nicht sagen, aber so ein Gekungel mit diesem Verein oder so. Wie ist da denn ein möglicher Fall oder so? Naja, egal. Also sie hat geklagt, weil die Sparkasse auf ihrem Formular nur einen Eintrag Kunde hat und keinen Eintrag Kundin oder Kontoinhaberin. Sie hat dann vorm BGH verloren, hat gesagt, nee, das generische Maskulinum ist keine Geringschätzung gegenüber Menschen anderen Geschlechts und hat jetzt Geld gesammelt, um vor das Verfassungsgericht zu gehen und aus formalen Gründen, also unzureichende Begründung, wurde das Ganze abgelehnt. Damit hat sich das jetzt fürs erste Mal. Vielleicht geht es hier noch von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, immer wieder witzig, was das Verfassungsgericht so annimmt und was das so nicht annimmt. Ne? Die haben 180.000 oder 190.000 Fälle gemacht über die Zeit und 5.500 nur angenommen. Überhaupt. Das ist, wo sie Lust drauf hatten. Warte, was war die Formulierung? Und das gehört jetzt wieder dazu. Was war die Formulierung von dem Urteil, dass das generische Maskulinum nicht abwertend gegenüber dem anderen Ja. Oh, das ist super, das will ich einfach auf der nächsten Demo irgendwo sehen und einfach so auf so ein Schild schreiben. So, das generische Maskulinum, das ist nicht benachteiligend. Ist in Klammern BGH. Geringschätzend, ja genau. Kriegst du wieder Heidelberg-Verbot. Du musst einfach eine Feministin als Feminist ansprechen und dann explodiert sie. Das von Abel. Heiderabber, da gibt es eine Studie, die N unter 1000 hat, also es sagt nicht allzu viel aus. Wir kennen ja das psychologische Studien, dass wir die zwar regelmäßig vorstellen, aber auch regelmäßig korrigieren müssen. Aber scheinbar gibt es jetzt eine Studie, in der aus der hervorgegangen ist, dass Frauen in Sachen Langzeitbeziehung mehr interessiert waren in Menschen, die in Social Justice Aktivitäten involviert waren. Also die moralisches Outrage, also halt Empörtheit halt aufwiesen und eher, also sozusagen die Social Justice Aktivitäten bevorzugt haben zu Aktivitäten wie Sport oder halt Schach. Ich Also weiß nicht, ist das jetzt eine historische Betrachtung oder eine Untersuchung oder wie? das waren drei Studien, wo sie die Okay. Ergebnisse zusammengeschrieben haben. Und man muss aber noch mehr nachforschen. Und wie gesagt, N unter 1000 ist halt alles ein bisschen, ja, aber Also. eventuell ist es halt so, dass sie sozusagen den Suicide Switch, also den Selbstmordschalter der Zivilisation Mensch gefunden haben und darauf jetzt Long-Term-Mating-Strategy aufbauen. Ja, fühle ich mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen bestätigt durch. Und ich habe ja auch die Theorie, dass das soziale oder der soziale Status von Männern auch sehr wohl irgendwie einen Status im Unterschied bei der Partnerwahl so ausmacht. Also Ich soziale würde starke Männer eben auch mit einer starken Rolle ich in würde gerne mal der die sein. paar ich würde gerne mal die paar Screenshots näher sehen, weil so more attracted ist. Lest die Studie, die Screenshots sagen nicht viel aus. Also. Okay. Ja. Ah, ja. Also lesen soll ich auch noch können, Alter. Was willst du Lies die denn? Studie. Das nächste. das ist ja generell bei uns. Ich stelle immer irgendwas vor, aber tatsächlich muss man sich im Detail angucken. Als Weil nächstes. Nuance ist König und Trumpf und das, was ich erzähle, ist alles nur Quatsch. Als nächstes sagst du, ich soll mein eigener Journalist sein und mich nicht politisieren lassen. So, also, oh nee, ey. RTFM, ne? Ja, hier, der Mayor of London, der lässt. Domestic abuse can happen to anyone. If you know a man who's at risk of harm emotionally, physically, financially, or otherwise, let them know that they are not alone. Respect UK can provide the help they need. Ja, Ja, da da. war ich vom Kahn echt positiv überrascht, weil ich habe den Mann schon öfters kritisiert. Und von dem dann mal zu hören, dass halt Männer auch Opfer von häuslicher Gewalt sein können, die halt dann auch gefährdet sind, fand ich einfach klasse. Also, ja. Ja. Ja, aber ich frage mich, wie die Quote-Tweets aussehen zu diesem Tweet. Was die Leute. Das wird dann auch wieder so ein Ding sein von, ja, hier im. Ja, hier aber Frauen. Guter Tweet von ihm. Okay, seine Pausen sind ein bisschen lang manchmal. Ja, das hast du Das sehr ist schön mir ausgedrückt. so. Wie Ein kommt das bisschen nur lang. raus? Ja, das. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Könnt ihr mich so gut hören? Hatte ich Mit, nicht. wahrscheinlich mit Low IQ. Nein, Quatsch. Ja, eher so ein Speicher oder so. Ich weiß nicht genau. Dann tänzt das halt gewissen nicht mehr. Das Das hört sich an wie eine, staut sich auf, das hört scheinbar. sich an wie eine Schwelleneinstellung vom Mikro, meiner Sowas in Meinung der nach. Art, ja. Einmal mit Profis. Für wegen, weil Corona hat ja unsere Regierung 1,8 Milliarden Euro für Alleinerziehende bereitgestellt. Aber eben, wie auch da steht, nichts und 0, nichts für die Unterhaltszahler. Also die Frauen in der Regel ist es ja so, haben die Kinder da zu Hause und bekommen da die Hilfen. Und die Unterhaltszahler, ob sie jetzt eine Kurzarbeit haben oder nicht, müssen erstmal bei dem gleichen Unterhaltsbetrag sich weiter ja, da verdonnert sehen. Und da wird erstmal nichts abgelassen, nichts nachgelassen und da kriegen auch nichts obendrauf. Und deswegen gibt es hier eine Petition, die ich unterstützen würde, wenn ihr da das auch unterstützen wollt. Das schreibt da eben. Ja, ob da viel bei rumkommt, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch schon im Bundestag wohl entsprechende Gespräche in diesen Ausschüssen und so, dass man da auch mal darüber reden will, wie das denn, ob das dann irgendwie noch gerecht ist oder so. Aber ja, mit der Armut der Alleinerziehenden kann man natürlich immer viel Politik machen, ne? Und ja, dann werden immer Talas locker gemacht. Ob das immer so einseitig ist, ist eben die andere Frage. Es gibt ja auch Unterhaltszahler, die zahlen voll Unterhalt zum Beispiel und sind trotzdem 50% für die Kinder da oder 30% meinetwegen. Ja, die haben alle angeblich keine Kosten erhöht, aber die Alleinerziehenden ja schon. Ne? Deswegen, das ist schon eine Ungerechtigkeit. Ja, wenn nicht jeder Bürger 1 Milliarde bekommt, ist das ungerecht. Das auch. Aber da hat auch keiner was von. Kommen wir nun zu Black Lives Matter im weitesten Sinne. Hier haben wir einen Artikel aus Kanada über eine Anführerin bei einem. Moment, Moment, ganz kurz. Du hast gerade gesagt, im weitesten Sinne. Weitesten. White people. Im weitesten Sinn. Props to the five people who got that joke. Ja, eine Mitbegründerin von Black Lives Matter behauptet anscheinend, Weiße seien ein degenerativer Gendefekt oder ein rezessiver Gendefekt. Argue that white people are recessive genetic defects. Und sie hat sich dann Gedanken gemacht, wie das dazu führen könnte, dass die weiße Rasse ausgelöscht wird. Tja, die hat auch gesagt, Justin Trudeau ist ein White Supremacist Terrorist. Ja, please Allah, give me the strength not to cuss or kill these men and white folks out here today, hat sie auch gesagt. Black Lives Matter, meine Damen und Herren. Zumindest einer der Vertreterinnen oder Mitbegründerinnen der Bewegung. Scheint nicht so ganz an besserem Umgang miteinander interessiert zu sein, eher an Supremacy. Das ist unser wöchentliches James Lindsay Anti-Revolutionary at Intellectual James ist basieren. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Der macht immer noch gute Arbeit. Der hat mehr als 1000 Stunden reingesteckt in die Erkundung und Sichtung postmoderner und kritischer Theorie und hat sich halt Anti-Racist Scholarship Activism genauer angeguckt, hat hier wieder eine schöne Übersicht rausgepostet, hat es auch auf seinem newdiscourse.com war es, glaube ich, Seite, hat er auch ein Lexikon über die verschiedene Terminologie von dem, was gerade gemainstream wird innerhalb des Westens. Und der war jetzt auch die Tage bei Rogan. Und das war ein ganz interessanter Podcast, also mit Rogan und mit Lindsay. Und kann man sich gut zu Gemüte führen, wenn ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt mit Critical Race Theory. Ich meine, wir palabern das hier auch immer. Also ganz so viel Neues werdet ihr dort nicht hören, aber es tut gut, zumindest so von meiner Warte aus, weil ich ähnliche Ansichten oder Konklusionen habe, ihn zu sehen, wie er selber als jemand, mit dem ich gar nichts zu tun habe, sich das auch antut und recherchiert und zu ähnlichen Überlegungen kommt, wie ich eben selber. Also da habt ihr es. Also du magst ihn nur, weil er dir zu gut, ja. Aha, ja. Peer-reviewed mir recht gibt mit dem, was ich sage über Critical Race und Fu. Das ist Logozentrismus. Ja, das stimmt. Ja, ich muss mich entmuten, das habe ich vergessen. Ja, das Black Lives Matter Movement hat sich ja mehr oder weniger normalisiert. Ich meine, ach ja, besonders das mit den Fußballvereinen, die statt den Namen Black Lives Matter auch die Trikots gemacht haben, fand ich ein bisschen sehr seltsam. Aber in England hat es jetzt eine gewisse Gegenbewegung gegeben. Und zwar, nachdem der offizielle Black Lives Matter UK-Account, inwieweit man das offiziell nennen kann, aber gut, wird halt als offiziell anerkannt, hat sogar ein blaues Checkmark bekommen, was Israel-Kritisches posaunt hat, nach dem Motto Free Palestine, haben sich halt mehrere britische Institutionen erstmal wieder davon ein bisschen, also nicht distanziert, aber sind halt ein bisschen zurückgerudert in ihrem Virtual Signaling. Ja, beispielsweise hat die BBC nicht mehr irgendwelche Armbänder mit Black Lives Matters draufgetragen oder irgendwelche anderen Badges, die Premier League hat ja diese Sachen mit dem Trikot gemacht, wie ich es ja gesagt habe, aber ein paar Fußballvereine rudern jetzt auch wieder zurück. Der erste war Tottenham Hotspur, sagt mir jetzt nichts, ich weiß jetzt nicht, ob sich da andere noch distanziert haben, ich habe das ein paar Tage jetzt nicht verfolgt. Ja, aber nachdem halt auch in allen Fernsehstudios, in allen Sendungen die Leute Masken und Armbänder, was ich besonders seltsam fand, und Anstecker und andere Black Lives Matter Paraphernalia getragen haben, nicht nur bei der BBC beim Startsender, sondern auch bei Sky und Sky Sports und so weiter, haben die damit jetzt wohl wieder aufgehört. Ja, es ist ja... Und es ist ja ein bisschen seltsam, dass sie nicht von selbst drauf gekommen sind, dass es übertrieben ist. Jetzt sagen sie halt, oh, jetzt haben wir gemerkt, das ist ja eine politische Angelegenheit. Nein, politische Statements wollen wir natürlich nicht haben. Also es ist alles absolut, absolut, absoluter Wahnsinn. Ich weiß auch das gar nicht. Privat ist so politisch. Tja, Und hier eine, diesen Wahnsinn ist diese Dame auch erlegen. Das ist eine Absolventin von Harvard gewesen, die bei einer Unternehmensberatung eine ziemlich lukrative Stelle antreten soll und sollte und das jetzt nicht kann, weil sie auf TikTok ein Video gepostet hat, wo sie quasi mehr oder weniger gesagt hat, so ja, wenn jemand sagt, All Lives Matter, dann wer sollte man die Person, dann so, würde ich die Person am liebsten aufschlitzen und dann ihr meinen Finger zeigen und sagen, hier, ich habe einen Paper Cut, ich habe mich am Papier geschnitten und das ist ungefähr genauso wichtig, wie dass du am Boden liegst und jetzt verblutest und stirbst. Ja, ein bisschen übertrieben und das Ganze hat sie auch ein bisschen ja, dramatisch in der Kamera gezeigt. Also mich wundert das nicht, dass die Unternehmensberatung Deloitte war das, gesagt hat, ja, okay, das ist doch ein bisschen zu heiß, das Eisen. Und einfach auch seltsam, dass die so, wie gesagt, dass die so dem Wahnsinn erlegen sind, dass sie nicht merkt, dass das irgendwie total daneben ist. Ja, also ich weiß ja nicht. Video ist ja gut rumgegangen, das haben bestimmt einige von euch auch gesehen. Also, die wirkt wirklich sehr wahnsinnig. Und dann kam halt ein zweites Video von ihr, wo sie den Tränen erlegen war, weil sie halt ihren Traumjob jetzt nicht antreten kann. Und ist ja alles so unfair. Und wie kann denn das sein? Ja, ist die Cancel Culture mal nach hinten losgegangen bei denen. Und naja. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie, dass ihr vor allem der Satz das Genick gebrochen hat, dass sie den weißen Menschen niederstechen würde, der All Lives Matter sagt, und dann zuschauen, wie er ausblutet. Weil das ist halt emotionally unhinged, instabil. Also, sorry, da würde ich als Unternehmensberatung ganz sicher auch die Finger von lassen, von so jemandem. Das, ja, bringt einfach nichts. Und man, jemand, der so denkt, der kostet vielleicht dann auch noch Anwaltsgeld für die Firma am Ende und das will man Vor ja auch allem, nicht. was man auch noch oft na, überschaut, ist, dass so ein TikTok-Ding ist ja nicht einfach ein Teil von einem Livestream. Weißt du, die hat das gefilmt, sie hat eventuell mehrere Takes gebraucht, um ihre Message rüberzubringen. Dann hat sie es halt einfach so editiert, ne, und das komplett wissen. Eine. Niemand hat sie ge gezwungen oder ge genötigt und ja, dann mag sie es nicht. So, Konsequenzen, nicht? Ja. Ja, Ja, und auch wenn ich schon. nochmal sage, es tut mir wirklich leid, dass sie ihrem Wahnsinn da so erlegen ist, dieses Video von ihr, wie sie da ja, die Tränendrüse gedrückt hat, sie hat nicht wirklich Einsicht gehabt, was falsch war. Sie war halt nur erschlagen von der Welt, die halt so grausam und unfair ist zu ihr. Ist ja nicht geglaubt etwa. Ja, der interne, externe Locus of Control. Damit streitet sich ja jede. Also. Tja, und in dem Kontext hat sich nochmal eine ganz andere Diskussion verworren. So sehr, ich würde sagen, jetzt nicht im Mainstream, aber da ging es dann halt darum, dass sie ja, da sie ja eine weiße Frau ist, dass sie sich nicht beschweren soll, weil White Tears are Violence, ne? Das kennt man ja. Und ich habe ja selber auch gesagt, ich fand das nicht so ganz aufrichtig. Und da haben dann tatsächlich einige linke Aktivisten sogar halt, ja, das White Tears are Violence und sind quasi einfach nur eine Waffe, die Weiße gegen People of Color einsetzen. Und ja, die ganze Chosen, Das das ist ist auch mal ziemlich unappetitlich. ja. Hier haben wir Jascha Monk, der auch mal in der Tagesschau war und meinte, dass es ein wunderbares Experiment ist, dass wir uns zu einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft verwandeln, der irgendwie ziemlich auf der progressiven Seite mitgeritten ist bisher und aber irgendwie jetzt in letzter Zeit entdeckt hat, dass manche Kommentare, die die Critical Race Theory Scholars progressiven Leute raushauen, doch ein bisschen strange sind, wie zum Beispiel, es tut mir weh, wenn ich einen weißen Mann sehe, der ein braunes Baby auf dem Arm hat oder auf dem Schoß sitzen hat, wo ich mir einfach nur denke, ja, keine Ahnung, warum mir das wehtut. Das musst du mit dir selber in deinem Gehirn, mit deinem Kopf ausmachen, wer dich indoktriniert hat oder wie das bei dir so läuft, dass es dir wehtut. Aber ich finde es halt beim Monk ganz interessant, dass er auch hin und wieder auf Twitter schreibt, so, das sind nicht keine echten Progressiven, also wirklich ein Scotsman-Fallacy raushaut, wo ich mir denke, Sehr geehrter Herr Monk, aber das sind halt auch deine Leute. Nimm mal noch irgendwie Verantwortung an. Du kannst nicht sagen, wunderbare Einwanderungsgesellschaft und gleichzeitig diese progressive Strömung einfach wegignorieren. Also mich freut es, dass er sie kritisiert. Und wenn er es kritisiert, wird es sich auch in anderen Elitenkreisen verteilen. Aber meine Güte, Junge, ich mach was. Lad den Lindsay ein oder ich keine Ahnung. Also ich war einfach nur verwirrt, als ich das gesehen habe. Ja. Ja, White Fragility von Robin DiAngelo. Ne? Ja, genau. Auch wieder White Tears of Violence. Ne? Das ist auch aus dem Buch, oder? Ich glaube, ja, du hast es gelesen, Abel, oder? Ja, habe ich. Also. Meine Logik bei sowas ist halt, wenn ich in so eine kollektivistische Ideologie so bin, ne, von, dann etwas schief und bevor ich die richtigen Angehörigen, das sind keine richtigen Schotten. Und gehe einfach raus, werde eher individualistisch und identifiziere mich da. Ich kann trotzdem den Sachen zustimmen, denen ich zustimme, aber ich internalisiere sie und brauche dann nicht mehr das kollektive Werte zu zeigen. Der kennt doch diese Prinzipien. Ja, aber warum macht er sie dann nicht? Ja, ich bin bei ihm. Ich will es da vermuten, dass er einen Honeypot machen will oder so. Also ich habe mich gefreut, dass er darauf angesprungen ist, weil er hat ja auch in seinem Buch, hat er damals vorgeschlagen, dass die Mittelschicht oder die aufstrebende Unterschicht, dass die Bausubventionen bekommen sollen. Und kurze Zeit später gab es ja auch das Kinderbaugeld in Deutschland und so. Ich weiß nicht, ob er das irgendwo anders aufgeschnappt hat oder ob das die Politik bei ihm aufgeschnappt hat. Aber er war dann danach auch kurze Zeit in der Tagesschau. Vielleicht sehe ich ihn dazu wichtig an, aber er ist ein Opinion Leader und mich freut es irgendwo, dass er anfängt, diese Bewegung zu kritisieren, aber ich frage mich halt auch, wo warst du denn in den letzten 10 Jahren? Jetzt, wo das gemainstreamt wird, kann man es kritisieren und vorher, als man noch einen kleinen Brand hätte verhindern können, da hat sich niemand drum geschert. So. Jetzt kommt man, wo es langsam zu spät ist. Also, Ja, kommen wir zu Stop Hate for Profit. Da geht es ja im Endeffekt um eine Kampagne, die gefahren wird, in Anführungszeichen, oder die sich auch so ein bisschen verselbstständigt hat, gegenüber Facebook, dass Leute, also hauptsächlich gegenüber Facebook, dass Unternehmen keine Ads mehr bei Facebook schalten. Und Mark Zuckerberg hat dazu schon gesagt, so, also mir ist das egal, ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die das jetzt machen, die meisten haben auch angekündigt, das nur für 1 Monat zu machen oder für 2 Monate oder 3 Monate, unterschiedlich, dass sie danach wieder Kunde sein werden bei Facebook. Dann haben wir ja gerade die wirtschaftliche Situation, dass das dass sie viele Konzerne vielleicht gar keine Werbung schalten müssen oder wollen oder ihr Werbebudget runterfahren. Und dann haben wir noch die Sondersituation von einigen Firmen, die gesagt haben, wir wollen einfach gar nicht werben, weil uns das Klima zu politisch aufgeladen ist. Ein paar von diesen Firmen stehen hier fälschlicherweise in dieser Liste auch mit drin, also confirmed auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Einfach mal ein paar Namen rausgegriffen, Adidas beispielsweise, da hat es ja auch gerade den CEO weggesemmelt und das ist besonders schlimm, weil CEOs sind eine Sache für sich, ja, weil wenn die beschädigt werden, dann können die mehrere Jahre nicht in ihrem Business arbeiten und die CEO-Arbeiterklasse ist so eine ganze Klasse für sich, ja, weil die wechseln sehr gerne schnell die Unternehmen und wenn die dann mal 10 Jahre das nicht machen können, weil die einen schlechten Ruf haben oder weil die keine Versicherung bekommen oder sonst was, dann ist das besonders schlimm und deswegen wird sowas normalerweise immer besonders vermieden mit sehr viel Virtual Signaling, wenn nötig. Aber den CEO von Adidas hat es jetzt weggeschöppert. Das ist schon sehr krass. Andere, Audi, ja, auch interessant. Bayer, Bayersdorf, ja, E.ON, ja, Ford, Greenpeace natürlich. Die grüne Fraktion Schleswig-Holstein, Heineken, Henkel, Honda, Hewlett-Packard, Intercontinental Hotels, die Kindernothilfe e.V., okay. Das Main-Franken-Portal. Alles klar. Sind das Leute, die es wegkriegen wollen oder die es schon weggekriegt haben? Bitte? Sind das Leute, die es weggekriegt haben oder die es noch wegkriegen wollen? Nein, das sind die Leute, die angekündigt haben, Facebook zu boykottieren. Also keine Werbung mehr bei Facebook zu schalten. Ja. Pepsi, allerdings nicht Coca-Cola. Coca-Cola schaltet auch keine Werbung, aber die haben einfach gesagt, das Klima ist zu aufgeladen. Pfand gehört daneben. Also da wird sich Facebook schwer von erholen können. Das Pfand gehört daneben. Jetzt keine Werbung schalten bei Facebook. Na gut. Pfizer, natürlich ein riesiger Konzern. Puma, riesig. Reebok, SAP, Seat, die Sesamstraße, auch hart, Sesamstraße. Nein, nicht die Sesamstraße. Natürlich auch immer so eine Sache, SodaStream, ne? Starbucks, Unilever steht auf der Liste drauf, wobei Unilever ja auch sich nicht am Boykott beteiligt, sondern einfach nur allgemein nicht mehr bewerben will wegen der aufgeladenen Situation. Volkswagen natürlich. Also haben wir eine schöne Liste von 804 Leuten, die laut diesem Boykott-Movement offiziell an Facebook nicht mehr teilnehmen, weil die wollen, dass Facebook stärker gegen Hate Speech vorgeht. Allerdings sind sehr viele Doppelungen in der Liste drin oder man hat ein großes Unternehmen und da sind die verschiedenen Länder, Unterabteilungen drin und von manchen Sachen, ne, ich habe ja gerade gesagt, beispielsweise grüne Fraktion Schleswig-Holstein, nicht die ganze grüne Partei Deutschland, aber die grüne Fraktion Schleswig-Holstein. Ja, ich meine, auf Facebook soll ja auch wirklich mehr rechts sein und so rechte Propaganda, aber man kann das ja jetzt praktisch nur verhindern, indem man als Verbraucher den Firmen irgendwie sagt, man möchte das aber gar nicht, dass sie dagegen vorgehen oder so. Dass sie, ja, der Punkt ist so einfach der, bei Facebook so. Die Werbung zu schalten, ist gerade für kleine und mittlere und Spartenunternehmen besonders interessant und weniger interessant für irgendwelche breiten Unternehmen. Das haben die mittlerweile gemerkt, ja, weil Facebook den Vorteil hat, dass sie extrem gutes Microtargeting machen können. Also gerade Nischen- und Spartenprodukte genau an die Endverbraucher bringen können und Produkte, die sowieso alle Leute kaufen, die haben nicht unbedingt diesen Vorteil bei Facebook. Ja, und das möchte ich vielleicht auch noch im Hintergrund stellen, dass viele Unternehmen vielleicht auch einfach nur auf den Zug mit aufgesprungen sind, weil sie aus wirtschaftlichen oder aus strategischen Gründen sowieso weniger Werbung auf Facebook schalten wollen. Ja. Fleischhauers schwarzer Kanal. Schuldig durch Geburt. Wer weiß, es kann nur Rassist sein. Ja, das ist ja so ein bisschen die Theorie, ne? Das hat der Fleischhauer jetzt mal aufgeschrieben und dann auf diese Geburtssünde oder so zurückgeführt. Das ist seine Kolumne. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass man das offensichtlich, diese Critical Whiteness oder so, das eben tatsächlich auf die Farben zurückführt. Und der, wie gesagt, Fleischhauer geht dann, narratiert das nochmal ein bisschen weiter und geht dann bis auf Abstammungsnachweis. Und sowas sollte man eigentlich nicht mehr haben, ne, in Deutschland. Hat er ja recht. So. Ja, die Kolumne ist ein bisschen länger, kann man mal lesen. Kannst du mal runterscrollen? Eine Überschrift, achso. Und nochmal weiterlesen. Super. Ja, keine Ahnung, geht das vielleicht nicht. Nee, das geht hier im Archiv leider nicht. Ja, ja, aber es ist im Endeffekt schon eine ganz gute Riposte gegen halt die Identitätsbewegung, gegen dieses Antirassismus-Ding, das als Keule benutzt wird. Und über die weiße Erbschuld praktisch, diese Ursünde, weiß zu sein. Die sich langsam rauskristallisiert aus den Theorien. Ja, genau. Und letzte Woche hat ja, glaube ich, noch irgendjemand gefragt, ob wir mal über die innerafrikanische Sklavenproblematik auch reden sollten oder so. Habe ich noch gesagt, nee, brauchen wir nicht. Aber dann hat der Herr Fleischhauer auch drüber geschrieben. Und eben auch sich diesem Rassismus ein Thema insofern angenommen, dass er meinte, Rassismus verlernen ist naiv, ne? Wenn man das will. Und dann hat er natürlich auch recht mit, ne? Diese Theorie, dass man das irgendwie durch Unwissenheit abschafft oder so, ne? Dummheit ist stärker, oder wie hieß das? Unwissenheit ist stärker. Das ist natürlich auch Quatsch. Irgendwie. Das wird schon offensiv oder sollte schon bewusst mit den Dingen umgehen. Nicht. Und erst recht, wenn man dann rassistisch ist, sich dem bewusst sein oder so. Ja, die ganze letzte Kolumne auf jeden Fall. Oh. Hier haben wir den in eine ähnliche Richtung, den Ahmad Mansur in der Taz. Rassismus ist keine Einbahnstraße. Wer wie ich strukturellen Rassismus in der Polizei als nicht existent wahrnimmt und große Unterschiede in der Ausbildung der Polizei zwischen der USA und Deutschland sieht, ist für sie rechts. Ein Onkel-Tom-Migrant oder ein Haussklave. Wer auf Diskriminierung von Minderheiten durch andere Minderheiten hinweist, wird abqualifiziert und diffamiert. Nach diesem Muster verlaufen Debatten über Integration, Frauenrechte im Islam und viele andere Diskussionen. Schwarze berichten von ihren Alltagserfahrungen, das ist gut und richtig, doch einige erteilen dabei nicht schwarzen Leuten Sprechverbote. Als Privilegierte könnten sie nie nachvollziehen, was es bedeutet, wegen der Hautfarbe angestarrt oder ausgegrenzt zu werden. Geht es dabei tatsächlich nur um das Bekämpfen von Rassismus oder eher darum, Thesen und Theorien zu untermauern und etwa den eigenen Opferstatus festzuschreiben? Ja, sicher das. Und der Fleischhauer meinte noch, genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es vielleicht auch demnächst überall dann Rassismusbeauftragte geben würde, wie möglicherweise diese Genderbeauftragten. Und dann, ja, weiß ich nicht, was kommt danach noch für eine Benachteiligung, die man dann mit Beauftragten vielleicht bearbeiten kann, ich weiß es nicht. Aber das ist dann halt die Masche, dass man irgendwie einen Job draus macht oder so. Und dann profitieren natürlich Leute auch ganz klar davon, dass das so gehandhabt wird. Ja, mit der Festschreibung auf Critical Whiteness Theorie wird man das Thema auch garantiert nicht wieder los, ne? Nee. Das war vom Eber. Mehr als 30.000 Verdächtige im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach. 30.000 Leute, die sich auf ein Pädophilenforum eingeloggt haben. Da muss ich dachte schon, das wären jetzt die angekündigten Massenvergewaltigungen, von denen unsere Justizministerin immer redet. Nee, ich möchte da gleich mal einhaken. Das ist nämlich wieder mal Fake News. Fake News. Oder zumindest halt völlig falsche Überschrift. Es gibt 30.000 Spuren. Ja, von der Überschrift, also von, genau von der Größenordnung habe ich es auch nicht 30.000 Verdächtige. Es gibt 30.000 Spuren. Und da muss man natürlich jetzt gucken, wer ist da belastet und alles. Aber das kann halt gut sein, dass das dann noch deutlich weniger wird, einfach weil die Spuren ja durchaus auch von der gleichen Person hinterlassen werden können. Ich war einfach von der Zahl erstaunt, also dass die alle in den Foren aktiv sind. Also 30.000 in einem ist schon krass. Also. Aber wieder mal auch Presse halt. Ne? Klingt natürlich viel besser, wenn man von 30.000 Verdächtigen reden kann. Klickt sich's viel schneller drauf. Mainz führt weitgehend Tempo 30 ein. Duh, verärgert. Der Homer Simpson ist verärgert. Nee. Die wollten auch ursprünglich ein Dieselfahrverbot einführen in Mainz. Jetzt sogar zum 1. Juli. Und dann haben sie das verschoben wegen Corona auf den 1. Oktober. Und jetzt haben sie überlegt, dass sie es vielleicht auch gar nicht einführen, sondern stattdessen überall Tempo 30 machen. Es ist ein bisschen Augenwischerei, weil Autos mit Tempo 30 nicht weniger, weniger Scheiß produzieren. Die brauchen länger, um warm zu laufen. Und der Katalysator arbeitet nicht so richtig bei dem Tempo und so weiter. Bei 50 auch nicht, sondern über 180 oder so vielleicht. Also das ist irgendwie Augenwischerei, dass das irgendwie eine Abhilfe wäre. Aber Mainz macht das jetzt erstmal so und die DUH ärgert sich drüber. Ja, und jetzt aber ihr, wie gesagt, ihr Dieselfahrverbot so nicht durchgekriegt. Ne? Also, vielleicht wollen die auch ein bisschen viel von der DUH. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Du. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass die du hast mich. Deutsche Umwelthilfe irgendwie übers Ziel hinausschießt. Naja, habe ich ja erzählt von Dortmund, dass wir das auf der Hauptverkehrsader so eine Fußgängerampel machen mussten unbedingt. Ja, sowas verkaufen wir. Drücken in den Städten aufs Auge. Ganz komisch. Achso, ja, das mit dem Tempo 30 bringt so gar nichts. Weil das Problem ist ja. Oder das eins bringt Sicherheit der vielleicht. Ist, die Diesel, wenn die so. Wenn die langsam anfahren und nicht warm genug sind, dass dann die Katalysatoren das nicht ordentlich verbrennen oder sich sowieso erst ab einer gewissen Leistung einschalten. Ja, die müssen auch eine bestimmte Temperatur haben. Aber Tempo 30 scheint mir irgendwie kontraproduktiv, da aus technischer Sicht. Aber bitte korrigiert mich da, wenn ich das falsch liege. Aber nee, ist gar nicht so verkehrt. Also richtig sinnvoll ist das dafür nicht. Aber wie gesagt, aus Sicherheitsaspekten schon. Also Unfall mit 30 macht eben weniger Schaden als ein Unfall mit 50. Ne? Ja. Und BMW hat sich gedacht, sie machen ein neues Geschäftsmodell hier. Das finde ich auch nicht schlecht. Die vermieten nur demnächst, vermieten im Prinzip die Funktionen ihrer Autos. Zum Beispiel monatlich die Sitzheizung extra zu buchen oder so. Ja? Kannst du dann online freischalten in deinem Auto. Das kostet dann, weiß ich nicht viel, 6,95 € oder so. Wenn man es kann, diesen Monat nicht kann, dann lässt man es eben mal weg. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes, Geschäftsmodell, das sie da aufziehen wollen. Und da werden sicher andere folgen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist wirklich diese Update-3 über online und tatsächlich auch das ganze Betriebssystem wird da abgedatet und nicht nur das Informationssystem, sondern eben auch wirklich die Fahrzeugfunktionen und so weiter. Das ist schon ein ziemlich tiefer Eingriff. Möglicherweise hackeranfällig, aber glaube ich auch nicht unbedingt mehr heutzutage. Die Verschlüsselungstechniken doch schon einiges besser. Ja, aber eben, hier war es auch ein teures Geschäftsmodell, dadurch, dass man wirklich jeden Pille-Palle extra löhnen muss, ne? Und zwar jeden Monat, so. Ja, ich finde die Geschäftsmodelle ein bisschen unschön. Ich hätte lieber, ich kaufe mir lieber was, wenn ich was haben möchte, dass ich das dann auch habe. Aber gut, Ja, für die Firmen ist das sicher so besser, ne? wir Computerspieler sind das ja gewöhnt. Games as a Service, Cars as a Service oder DLC. Ne? Ja, das mit dem Cars as a Service, also Ja, dann kannst du ich meine, illegal Sachen freischalten lassen oder so. bei Mietwagen, bei Firmenwagen, Firmenflotten ist sage ich mal, okay. Aber wenn du dir jetzt ein Auto von denen kaufst, gehört dir das Auto doch. Und jetzt mal die Frage, wenn du da Features hast, die du dir technisch freischalten kannst, und das sind nicht irgendwelche Sachen, die wirklich die Fahrtsicherheit beeinflussen, wie vielleicht eine Sitzheizung oder irgendwas, Ja, du musst ja eine Software einsetzen und die inwiefern hast du ja dürfte man nämlich, ne? dann nicht einfach beispielsweise mit Open Source Software das freischalten, weil einem gehört das Auto ja. Ja, also wir hätten die nicht verhindern können, das ist schon Nee, das richtig, ne? kannst du ja wie bei der Software auch über Nutzungslizenzen machen. Du hast zwar die Hardware im Auto, aber du hast keine Nutzungslizenz für die Software, die die Hardware betreibt. Ja, das ist ja egal, wenn dir das Auto, ich sag ja nochmal, für Ja, deine eigene Software kannst du Leasingautos, das machen, ja. Firmen, Flottenwagen, klar, logisch, okay. Aber wenn du als Privatperson dir das Auto kaufst, gehört doch dir alles am Auto. So, und wie Genau, und gesagt, dann wenn kommen es irgendwelche Leute rum sicherheitsrelevant ist und zulassungsrelevant, mit ihrem warum selbstgestrickten dürfte man Autobetriebssystem. sich nicht eine Open Source Software aufspielen, um das Ding zu aktivieren? Warum nicht? Junge, Junge, dieser Stream wird so in 10 Jahren wird der schon echt einfach so seltsam sein. Da reden wir davon, dass dir ein Auto gehört und so. Was soll das denn? Nein, du hast nur die Lizenz zur Verwendung von einem, ja. Also ich kenne mich da wirklich nicht genug aus. Ich hatte Nur es es ist so ja richtig, verstanden was in du dem sagst. Artikel, dass Autos, die jetzt auch schon im Betrieb sind, ab der Softwareversion 7 mit solchen Features teilweise rückwirkend ausgestattet werden können. So, und Ja, Hintergrund ist deswegen eben, dass du würde mich das, das wirklich mal interessieren, wie das dass sie die gleiche aussieht. Hardware verbauen können und können aber trotzdem unterschiedliche ja, Funktionen Ich anbieten. weiß ja, es ist immer ein Problem, irgendwas am Auto zu verändern, zulassungstechnisch. Deswegen sage ich nochmal, nicht sicherheitsrelevant oder irgendwas am, sondern wirklich halt diese Zusatzfeatures. Warum sollte man die sich nicht aktivieren dürfen, wenn man das Auto komplett gekauft hat und auch komplett abbezahlt hat und alles? Nee, das Ich ist also doch schon, dass es möglich ist, ja. So wie mit den Spielen weiterverkaufen, das geht ja auch, ne? Hier haben wir eine wunderbar hübsche Grafik, die zeigt, in welchen Kreisen der überwiegende Anteil, also die Hälfte der Bevölkerung, leben. Und es sind nur 11,74% der Counties, also der Kreise. Die Verteilung ist aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, noch mal viel stärker. Also, Das ist alles in Paris, ne? Oder in Paris rum wahrscheinlich. genau. Ja. Komisch, Berlin fällt gar nicht so groß auf. Hier, wenn du etwas weiter runter scrollst, dann sehen wir, wie viel ein Gigabyte pro Land kostet. Deutschland ist da irgendwo bei Nein. $5 und voll viele Länder kriegen es irgendwie günstiger hin. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass eigentlich kaum noch Länder irgendwie über $15 pro Gigabyte sind, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Also natürlich in den meisten Ländern, Kuba, Jemen, Botswana, verdienst du nicht so viel, aber ich habe mich auch gewundert, warum Kanada da ist. Also. Aber auf jeden Fall, ja, interessant. Also so mal der Vergleich, was Daten kosten überall. Also. Ja, hat sich Gott sei Dank einiges geändert und haben sie auch reguliert teilweise über Gesetze da, diese Preise. Ich weiß noch, das erste Call-Jahr, das ich hatte, da kostete eine Minute 1,89 Mark. Sehr Ja, gut. und Starlink und andere Systeme sollen ja auch anfangen bald. Aber Interessant. interessant, dass die USA so teuer sind, finde ich, im Vergleich. Also hätte Und ich die jetzt nicht gedacht. Top-Länder Indien, Israel, Kirgisistan und Italien und Ukraine. Also, und aber Indien halt wirklich mit 0, also 9 Cent, also pro Gigabyte. Was krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, und auch Liberia. Also, dass Liberia ein bisschen günstiger wie Deutschland ist. Also, wow. Bei Also. Indien steht ja hier auch noch eine Anmerkung. Also niedrigen Kosten für Daten in Indien werden durch den harten den Konkurrenzkampf am indischen Markt erklärt. Nein doch, oh, Kapitalismus liefert. Wer hätte es gedacht? Du regulierst und hast weniger Angebot. Ich hätte es gedacht, ich habe es gedacht. Ich denke mir das jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Alter, Indien, die haben es gut. Ja, zumindest in Sachen Internet. Also, da hast du es. Darf ich direkt mal kurz eine Frage stellen? Ist das hier alles kaufkraftbereinigt? Das stellst du doch nicht solche Fragen. Nein, wenn da steht 9 Cent, dann sind 9 Cent gemeint. Ich dachte, das ist kaufkraftbereinigt, also. Dachte ich. Also, wenn nicht, dann ja, dann kann man es einfach rauchen. Alter, ja. Malawi mit seinen 27 Dollar pro Gigabyte, meine Güte, ey, was machen die mit ihren Gigabytes an Internet? Ist das Zeug aus Gold oder was? Ja, da hast du es, Malawi, Alter. Ja, das ist scheiße ausgebaute Infrastruktur, da können sie nur wenig Leute zulassen und müssen es teurer machen. Und jetzt gerade um 18 Uhr in Malawi ist auch so ein Stream. Und keiner guckt ihn, weil es so teuer ist. Ja, genau. Muss Eintrittsgeld bezahlen. Fleisch. Alter, was ist mit dem Tönnies los? Ich habe das komplett ausgeblendet, weil es. Ich. Keine Ahnung, man hat nur so viel Gehirnzellen, die man für Unfug verwenden kann. Ach, das Meme ist doch, der hat 30.000 Euro Parteifinanzierungsspende an die SPD oder an die ja. CDU gegeben und deswegen darf er da machen, was er will. Das auf jeden Fall sind da 1.000 Leute infiziert und 10 sind krank. Und ja, das ist so das Hauptsächliche in den Ortschaften. Da ist ja wohl so weiter nichts groß. Ja, und die Aktivisten müssen jetzt umgehen gehen, deswegen gegen Tönnies protestieren. Also ich glaube, dass da von den Tests irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, auf was sie angeschlagen haben, vielleicht haben sie kreuz reagiert. Jetzt haben sie auch, na, vielleicht sind sie auch einfach falsch positiv oder so, gibt es ja auch immer wieder. Aber so einfach diese ganzen 1.000, die nicht krank sind, da sehe ich jetzt auch nicht so ein Problem, dass man deswegen protestieren müsste. Also diese Aktivisten, finde ich, sind etwas überaktiv, meiner Meinung nach. Naja gut, die Demos, die richten sich ja nicht nur gegen diese Corona-Geschichte, die richten sich ja auch vor allem gegen die Zustände in der Fleischverarbeitungsindustrie. Ja, sicher. Das hat aber doch die Politik auch ermöglicht. Ne? Ja, wir haben doch die Werkverträge erlaubt und so. Klar, Sigmar Gabriel hat Tönnies für 10.000 Euro im Monat beraten. Also bitte. Ja. Ja, der hat dann gesagt, pass auf, hat das dann noch ein bisschen, dann machen wir das mit der Politik und dann kannst du deine Werkverträge durchziehen. Ne? Aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, diese hohen Raten an Corona Testpositiven in den Schlachthöfen würden angeblich auch daran liegen, dass halt in den Tieren sich Coronaviren finden und dass der Test angeblich auch auf die Bruchstücke praktisch dieser Viren anschlagen würde. Keine Ahnung. Die Zahl von 10 Kranken jedenfalls ist nicht so richtig hoch, wenn das jetzt ein wirklicher Ausbruch wäre, sagen wir mal so. Und diese ganzen Infizierten immer so zu zählen, als wären die krank oder so, das ist sowieso ein Fehler. Jedenfalls meines Wissens nach. Ich bin ja auch kein Experte. Ne? Ja, also dagegen zu demonstrieren, wie die Arbeitsbedingungen sind, das ist gerechtfertigt. Irgendwie, ja, okay. Ich will den Tönnies überhaupt gar nicht in Schutz nehmen, aber ist jetzt auch irgendwie hier, wird singled out, wird als Einzelbeispiel rausgenommen und dann ja, auch eben, das mehr verteufelt, Quatsch, als ne? gerechtfertigt wäre. Das ist eine negative Entwicklung, die kannst du nicht einfach so eine Tönnies an den Back kleben, finde ich nicht. Zumal ja inzwischen auch andere Fleischkonzerne Probleme haben. Also ja. auf einer Go, was nie passiert, nur so FYI. Was wohl, das nie passiert? Gurkenschlachtfabrik, ja. Achso. Im Spreewald. Ja, genau, im Spreewald. Im Spreewald. Ich sehe Achim Menzel vor mir. Ja, nochmal Coronavirus habe ich nochmal mitgebracht. Die Mutationen breiten sich aus. Und zwar ist es natürlich so, dass sie immer ganz doll mutieren und man hat auch schon irgendwie Abertausende von Varianten gefunden und katalogisiert und so weiter. Aber es stellt sich voraus, dass eine Mutation eben dann am Ende sozusagen sich durchsetzt, vorherrscht und die dann ja wesentlich sozusagen wird, wenn man so ein Ding untersucht. Und darauf könnte ich mir etwas vorstellen, das wurde zwar so nicht beschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, darauf könnte man sich auch einfach einen Impfstoff aufsetzen. Also das ist so ein bisschen ein Stück der Entwicklung dahin, glaube ich, dass sich eben der Virus zu einem fast festen Modell mutiert. Ne? Genau, ja, das ist Mit Viren ist aber auch normal, dass die mutieren und die werden weniger tödlich. Wir haben ja schon über 3200 46 Stränge von Coronavirus. Also, also die Infektiosität, die steigt natürlich, aber die Todesrate, die sinkt massiv. Abel, woher kennst du die Zahl so genau? Hast du die alle von Hand gezählt? So? Ich habe kurz nextstrain.org aufgemacht. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, also diese Mutation da, diese Notation für Mutation G614-Variante, eigentlich ist es die G614D, denn an der 614. Stelle in dem Genom von diesem Virus wurde aus einem G ein D und jetzt kann das Virus halt besser, weiß Bescheid. Reproduzieren. Was wir nicht wirklich viel Neues scheint mir irgendwie in diesem Thema. Das hatten wir alles auch das schon mal. Richtig, ja. Irgendwie ja? In irgendeiner Variante. Okay. Und ja, die Mutation passiert hat ja auch gesagt, ne, da muss man halt erstmal spekulieren, welche von diesen Varianten, für welche machen wir denn diesen Impfstoff? Wir müssen abschätzen, welche wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Ja, es gab so eine Dreispaltung, eine europäische Version, eine amerikanische Version, eine asiatische Version. Ja, mittlerweile ist das eben noch ein bisschen genauer zu spezifizieren, scheinbar. Den Streeck hier, den Professor, den Virenprofessor, den Virolügen, nee, den hat einer angezeigt, offensichtlich, mit der Behauptung, er hätte sich die Daten hauptsächlich aus den Finger gezogen oder so. Die Daten wären nicht echt oder so. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt aber abgelehnt, die Verhandlungen zu führen, also diese Anzeige Folge zu leisten und den Anzeigen vor Gericht zu stellen, weil sie da keine Gründe für sieht. Und jetzt versucht diese Gegenseite, die anonym bleiben möchte offensichtlich, versucht dann wohl nochmal irgendwelche Sachen aufzutreiben, irgendwelche Beweise oder so. Dann wollen wir mal sehen, ob da was kommt in Zukunft. Aber scheinbar war das irgendwie eine Luftblase. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht um den Streeck zu diskreditieren, würde ich in Betracht ziehen. Aber man weiß es eben nicht. Und insofern ist auch das Gegenteil noch möglich. Vielleicht hat der Streeck auch direkt am Stecken und hat sich da Blödsinn einfallen lassen. Glaube ich aber irgendwie so persönlich nicht, weiß ich nicht genau. Schwer einzuschätzen, ne? Und ob da auch noch was kommt, werden wir sehen, wie gesagt. Ja. Ja, diesen Kastenstand, wenn man das Bild kurz reinscrollt, diesen Kastenstand der Durchschnittssau, Indoor-Haltung, ja, denen haben die Grünen jetzt unter anderem zugestimmt, dass das wohl noch ein bisschen so bleibt oder so. Ja, das ist nicht unbedingt Corona geschuldet, sondern das machen die immer so. Ich weiß gar nicht, die Säue, die treten dann, wie sonst ihre Ferkel kaputt oder so, die treten die tot. Und wenn sie dann so im Kastenstand sind, dann tun sie das wohl weniger. Ja, aber es sieht natürlich auch irgendwie ziemlich unmenschlich, untierisch aus, was da gemacht wird. Also, ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, ab und zu mal Fleisch zu kaufen, das irgendwie von Tieren stammt, die draußen irgendwie auf der Wiese angeblich rumlaufen. Steht jedenfalls immer da drauf. Ja, schmeckt ein bisschen besser, ist natürlich aber auch teurer, ne? Ja, und wie gesagt, die Grünen haben eben auch dafür gestimmt, dass es so bleibt jetzt erstmal mit den Schweinen. Gut, wie gesagt, mit Corona wird das nicht wirklich in Verbindung stehen. Seit Wochen läuft die PR-Maschine der Grünen, die versucht, die Änderungen als notwendiges Kompromiss als System darzustellen. Ja, jetzt haben sie es aber trotzdem erstmal zugestimmt. Ja, im Bundesrat haben sie dann, also auf der einen Seite fordern sie die sofortige Abschaffung, auf der anderen Seite stimmen sie im Bundesrat wahrscheinlich aufgrund von einer Länderdisziplin mit für die Beibehaltung. Ja, also die Fantasiewelt ist für uns und die harte Realität mit den Sachzwängen und so weiter, die ist dann... Ne, macht aber auch Sinn, weißt du, die gesamte Wertschöpfungskette in der Politik sein, weißt du, den Aufruf machen, die Leute anheizen, die Politik stellen, aber doch nichts verändern und dann, weißt du, das ist eine komplette Wertschöpfungskette. Das ist wie wenn die katholische Kirche über Aktien Anteile an der Pornografie. Weißt du, komplette Wertschöpfungskette. So Sünde bereitstellen und aber Sünde auch verbieten. Und, weißt du. Ich wusste gar nicht, dass wir ein neues Virus haben. Tierschnutz-V. Tierschnutz-V. 2. Große Koalition will Verlage mit bis zu 220 Euro fördern. Millionen Euro fördern. Eine sterbende Branche fördern. Also fördern, was heißt denn auch fördern? Also wollen sie unterstützen? Und Freunden Geld in die Hand geben, damit sie Hofberichterstattung machen. Ja, man nennt es auch über also in Sachen Korruption, dass du halt Einfluss auf die Leute übst, die dich eigentlich kontrollieren sollen. Also so sehe ich das, vielleicht sehe ich das aber zu eng. Das ist eben auch keine Förderung, das ist dann am Leben halten, ne? Ja, genau. Jemand, der am Pleite gehen ist, dann komm, ich helfe dir, aber dann guckst du ja dann mal, wie der Bericht erstattet, weil Gründe und so. Also vielleicht ist das auch überspitzt von mir, die meint es wirklich gut, aber wer ist schon so naiv? Also ja, zumal es ja am Anfang auch darum ging, die Zustellungen zu unterstützen, das ist jetzt vom Tisch und das war ja besonders auch an diese Anzeigenblättchen gerichtet, wobei ich halt überhaupt nicht mehr verstehe heute, warum man gerade, also bei Presse könnte ich gerade noch verstehen, warum, auch wenn ich es für falsch halte. Aber Anzeigenblättchen, die sind eine Seuche, die verbrauchen Ressourcen ohne Ende und kein Schwein braucht die im Endeffekt, außer den Leuten, die die Anzeigenblättchen machen. Ja, aber wir fördern halt jeden Mist bei uns. Hier haben wir das Veto-Magazin oder wie ich es nenne, das Magazin aus der Hölle. Waren wir alle zu naiv, beseelt vom wohligen Rausch eines angeblichen Fortschritts, ließ sich die unangenehme Wahrheit leichter ertragen. Wir hatten uns doch eingesetzt für Gleichberechtigung und uns über Diskriminierung empört. Immer mal wieder, so wie wir eben Zeit fanden. Den Ton in der Gesellschaft geben nicht die Frauen an, sie werden kaum gehört. Immer noch nicht, obwohl sie das System am Laufen halten, gerade in Krisenzeiten. Sie haben zu wenig Macht und selten Einfluss. Sie müssen um ihre Rechte kämpfen und sie jeden Tag vehement verteidigen. Wir haben 6 Frauen gefragt, die in Deutschland zu einer Minderheit gehören, weil sie Kopftuch tragen, jüdisch, schwarz oder trans sind, weil sie eine Behinderung haben oder eine Migrationsgeschichte, bereit, dieses Land mit ihren Augen zu sehen. Für die Zuhörer, die uns nicht zuschauen, während ich das vorlese, starrt uns ein merkwürdig farblich angeleuchtetes Gesicht von Kübra Gümüşay aus einem Kopftuch entgegen, mit der Bildunterschrift Gesellschaft in der Krise. Und jetzt scroll ich mal runter und da sehen wir, wer so alles da teilnimmt. Nile, aha, wirklich so, die kenne ich. Also. Wir haben hier also Kübra Gümüşay, die Quattro Milf, wir haben hier Nile, wir haben Marina Weißbrot, wir haben eigentlich alle wichtigen Leute, die in Deutschland so sowieso Sprache schon, und Sein, ja, spielt das eine Rolle. Eine Frage des Seins, auch die Tessa Ganserer kennen wir schon. Aber das hört sich halt auch so krass nach Heidegger an. Sprache und Sein, das Sein, keine Ahnung, Alter. Super. Ja, stell dir einfach vor, du bringst dasselbe Ding raus, aber mit Männern anstatt Frauen. Das ist haram. Männer sind haram. Müssen wir vielleicht mal versuchen, so vom Design her. Wie lustig das dann aussieht. In Erfurt beliefert eine Lastenrad-Initiative seit Beginn des Lockdowns Corona-Risikogruppen. Lastenrad. Und dafür müssen wir jetzt Radwege bauen. Ah, okay. Desinformation. Weißt du, was ich lustig finde? Nachbarschaftshilfe wird ja als irgendwas dargestellt, was es zu fördern gibt, während sowas auf dem Land normal ist. Also ich finde es klasse. Also. Tarik Tesfu feiert WLAN, Snickers Eis und Destiny's Child. Für Veto schreibt er eine Kolumne. Na, da ist ja wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Ich finde es haarsträubend, ich finde es haarsträubend, dass Frauen immer noch eine Mitschuld an Sexismus gegeben wird. Ja, dann sollen sich deine Haare aufsträuben, weil haben halt alle immer mit allem Mitschuld, ein bisschen so. Das ist das Mitschuldsystem, systemische Mitschuld. Geht's auch digital? Nein, geht's nicht. Illustration Alter, Mandy Münzner. Die würde ich nicht mehr verpflichten. Nichts gegen generell Mandy, aber Mandy hört sich irgendwie so. Ich habe Vorurteile. Oh, guck mal hier, Verantwortung, was soll das heißen? Okay, egal. Soke ist querfeministische Antifaschistin, Musikerin. Sie ist Fan von gegenseitiger Schichtbarmachung. Schichtarbeit. Gerade auslesen, Mignon. Ja, kann nicht. Ich komme nicht aus dir. Bevor du in den Podcast kommst. Rotationsprinzipien. Ich rotiere auch die ganze Zeit schon. Das eigene Privileg. Das Peng-Kollektiv wird auch behandelt. Mission Lifeline. Seenotrettung. Also haut rein. 100 Seiten Print. noch nicht gefördert von der Bundesregierung. Jetzt könnt ihr noch, ich weiß gar nicht, 7 Euro. 7 Euro, das kann man schon mal ausgeben, das ist wie Spenden. Ja. Ah, das hole ich mir. Das hole ich mir, Beste. Und da haben wir wieder Jascha Munk. Apropos Beste, Jascha Munk, der hat ein neues Magazin gegründet, was sich Persuasion nennt, also sozusagen Leute anlabern und überzeugen. Ich weiß nicht, Persuasion ist im Englischen ein kräftiges Wort, aber so eine richtig gute deutsche Übersetzung, ich weiß nicht, Überzeugung? Ja, Verführung. Verführung am ehesten. Und auf jeden Fall, das sind verschiedene Leute mit dabei, bei manchen, also manche feiere ich ab, Francis Fukuyama, all seine Bücher kann man lesen, besonders The End of History sollte man lesen, aber auch sein neueres Buch über Identitätspolitik ist auch gut. Anne Applebaum ist mir absolut suspekt, die hat zwar ein sehr gutes Buch über Gulags geschrieben, aber ich finde ihre persönliche Politik dubios bis merkwürdig. Ich habe bei ihr einen ganz komischen Vibe, ich keine Ahnung. Gary bei David Frum. Ja, genau, David Frum auch. Und Gary Karpov, das ist ein Schachspieler, der Russland kritisiert, aber auf einem Niveau, was ich einfach nicht verstehe, wie es bei den Leuten ankommt. Aber die Welt ist ja divers, ich muss nicht alles verstehen. Sarah Hyder, Jonathan Haidt habe ich abgefeiert, klar. The Righteous Mind sollte jeder kennen. The Moral Foundations Theorie. Also, interessante Mischung, aber zum Teil heftige Bauchschmerzen. Ich verstehe es nicht. Aber mal gucken. Elitenprojekt. Go for it. Deutsche Beteiligung haben wir auch, nämlich Lamia Kador, die von der, hier, wie heißen die, Liberal-Islamischer Bund. Hm. Die sagt aber auch, die gibt mir auch sehr, sehr gemischte Signale oft. Also auch jetzt niemand, wo ich alles unterschreiben würde. Aber ich, wie gesagt, ich bin gespannt, was da rumkommt. Also. Tja, eine interpretierende Übersetzung von Persuasion. Frei nach Angela Merkel wäre Nudging. Gute deutsche Wort Nudging. Ja. Auf jeden Fall würde ich mir eher Persuasion kaufen als Veto, ganz ehrlich. Ich kaufe mir beide. Aber hast du dir auch mal Miete pro Kopf geholt? Ja, ist auch sehr wichtig. Ich habe es Korrektur gelesen. So ein bisschen. Da gab es sehr viel noch zu korrigieren. Ja. Ja. Du hast sehr gut gelesen. Du hast Korrektur gelesen, gesehen. Da ist ein Fehler, aber ich lese weiter. Schon okay. Ich habe schon einiges gemacht, aber ja. Ich bin halt kein Profi. Mhm. Ja, nicht so wie der Typ, ne? Ja, kommen wir zu TikTok. Ja, TikTok ist ja eine App, die aus China kommt und unter der Kontrolle von der chinesischen Zentralpartei steht. Das ist absolut so. In China selber gibt es eine Plattform mit einem anderen Namen, der mir gerade entfallen ist, aber das ist irgendwie an TikTok auch angeschlossen. Und vor allem in China wird die TikTok-App halt auch zur Bevölkerungsüberwachung sehr intensiv eingesetzt. Und auch in den internationalen Versionen gibt es halt einige Sachen, die noch darüber hinausgehen, was andere Social-Media-Apps oder andere Tracking-Apps, die auf Android und iPhones unterwegs sind, angeht. Da hat einer mal eine ältere Version reverse-engineert vor ein paar Monaten und seine Sachen quasi veröffentlicht. Und die Entwickler von TikTok haben darauf geantwortet, das ist ja eine veraltete Version und wir haben da einige Sachen, das war ein Fehler von uns, ja, und es ist in neueren Versionen gar nicht so. Und er hat halt dazu aufgerufen, dass sich die Security-Community da manchmal beschäftigt, was da so abgeht, weil seiner Meinung nach halt da einerseits Sachen in den Apps selber passieren, die sehr seltsam sind, dann in den Backend-Systemen Sachen passieren, die seltsam sind und auch bei der Art und Weise, wie die Daten übertragen werden, über welche Routings und wie das passiert, halt über das normale Tracking von anderen Apps hinausgeht. Ja, das geht technisch über meinen Horizont hinaus, aber das ist eine Leseempfehlung mit weiterführenden Links und auch Kritik an diesen Sachen, aber die Kritik beschränkt sich halt hauptsächlich darauf, dass man sagt, ja, andere Apps haben das doch auch und ihr müsst das ja nicht freiwillig installieren. Mein Rat zu dieser Sache, wenn ihr wirklich TikTok benutzen müsst und dann benutzt das einfach in eurem Webbrowser, sei es auf dem Handy oder auf dem Computer, es funktioniert alles genauso gut und sehr viel weniger Möglichkeiten, euch zu tracken. Braucht die App nicht zu installieren. Ja, das ist eine ganz interessante Story. Da hatte ich vorher überhaupt nichts von gehört. Hier geht es im Endeffekt um einen ich sag mal, einen Dienst, internationalen Dienstleister, EncroChat. Die haben quasi ein Kommunikationstool zur Verfügung gestellt. Allerdings auch eine Anleitung, wie man Android-Phones verändern kann. Haben auch veränderte Hardware Leuten, also der organisierten Kriminalität zur Verfügung gestellt. Es geht hier im Endeffekt um eine Firma, die halt gezielt an kriminelle Organisationen und einzelne Kriminelle aus Anonymitätsgründen und Datenspurenverwischungsgründen halt eine Systemlösung angeboten hat, von der Hardware bis zur Software bis hin zur Datentransfer mit VPN und so weiter und so fort. EncroChat, hatte ich vorher überhaupt noch nichts von gehört. Allerdings ist es so, dass seit April verschiedene europäische Strafverfolgungsbehörden, hauptsächlich britisch, unter britischer Federführung, quasi sich in das System reingehackt haben, in Anführungszeichen. Wie jetzt genau, ist mir nicht klar. Das ist auch nicht so ganz offengelegt worden. Aber das war im Endeffekt ein System, muss man sich so vorstellen. Man hat dieses Android-Telefon und dann hat man zwei unterschiedliche Betriebssysteme. Eins quasi zur Tarnung und eins, was halt nur ganz beschränkte Funktionalität hat. Voice-over-IP und VPN und verschlüsselte Chat-Systeme und extra Apps, eine extra App-Umgebung dafür nur und Sachen wie, dass man mit einem Knopfdruck alle Daten löschen kann und das Telefon bricken kann und so, halt falls man dann hochgenommen wird. Also quasi so eine gesamte Lösung, was halt so ein Krimineller benutzen kann, um quasi den polizeilichen Ermittlungssachen entgegenzuwirken. Und da sieht man direkt, das ist in so einem System gewesen, da stellt sich mir, jetzt setze ich mal kurz den Aluhut auf, vielleicht waren ja Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste ja vielleicht sogar daran beteiligt, diese Firma überhaupt zu gründen. Ja, und wie gesagt, seit April wurden da die Daten locker mitgeschrieben von den Strafverfolgungsbehörden und es sind über 800 Leute da jetzt in England, in Frankreich, in Holland, Norwegen und Schweden festgenommen worden und nicht nur Straßenkriminelle, sondern teilweise halt auch Leute, die normalerweise hinter den Kulissen agieren, weil die normalerweise einfach nicht gefunden werden können, weil die nie persönlichen Kontakt zu irgendwelchen Leuten haben, sondern nur über solche verschlüsselten und ominösen Kommunikationswege. Eine ganz interessante Story, kann ich auch nur empfehlen, noch ein bisschen reinzuschauen. Ich werde auch nochmal, wie gesagt, das ist alles relativ frisch noch. Und die sagen, sie hätten sich reingehackt, ob die jetzt eine Backdoor hatten oder ob die jemanden haben, der da undercover gearbeitet hat in der Firma, in Anführungszeichen. Ja, wird gespannt. Bin gespannt, wie das Ganze passiert. Ja, lustige Story. The Rise of Strategic Corruption ist ein kostenfreier Artikel von der Foreign Affairs, der sich ganz interessant liest. Also haben auch vier Leute den einen Artikel verfasst. Also der ist gar nicht so lang, wie man das zu viert schafft. Dachte ich mir auch, Leute, was geht? Der bringt aber interessante Veränderungen in der internationalen Politik mit, dass sozusagen eben Korruption als Einflussmittel stärker wird und häufiger von verschiedenen Staaten betrieben wird. Was unsere geliebten USA mit einschließt, aber natürlich auch China, Russland. Und ist auf jeden Fall ein guter Artikel. Bei der Foreign Affairs muss man sich auch immer ein bisschen geistig kritisch zurechtbiegen, dass es eben ein Stück weit Elitenmagazin aus den USA ist, aber ja. Ich habe mir das Bild angeschaut gehabt und nicht gesehen, dass da halt eine andere Bildunterschrift ist mit anderen Leuten. Dachte so, das sind die vier Leute, die den Artikel geschrieben haben, wo du so eine Momentaufnahme, weißt du, ein Raum, Zigarren am Handy, weißt du, so ein Typ voll frustriert. So. Wir müssen diesen Text zu viert schreiben, keine Ahnung, Mann. Hier haben wir eine Entwicklung der letzten Woche, die indische Regierung hat 59 chinesische Apps in ihrem Land gesperrt, unter anderem TikTok, worüber wir gerade gesprochen haben. Hier in dem Tweet gibt es eine komplette Liste, da sind ganz viele verschiedene von Mail-Apps, Musik-Apps, Selfie-City, Translate, also sind ganz viele verschiedene Apps im Zusammenhang sicher auch zu sehen mit den momentanen militärischen Spannungen zwischen China und Indien. Aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache und ich fände es gut, wenn die EU uns auch vor Kram schützen würde, der halt zum Beispiel wie TikTok Sachen überträgt in Massen, die eigentlich nicht sein müssen. Tja, und diese Zersetzungsmethode mit der systematischen Korruption, ja, das spielt in diesem Zusammenhang auch eine Rolle. Ja, was mir an dem Foreign Affairs Artikel so ein bisschen gestört hat, ist, dass sehr viel auf Russland rumgehackt wird. Und wie es ja vorhin schon erwähnt wurde, es ist ja auch eine amerikanische Taktik, die vor allem in der Vergangenheit sehr, sehr gerne genutzt wurde. Aber jetzt gerade nutzen die Chinesen das doch mal im fünften Gang. Ja, Richtig. das Ding ist Ah. Russland, das Soft meinte ich ja auch Power-mäßig. damit, dass das halt ein Elitenprojekt halt auch teilweise ist. Russland ist natürlich der Bogeyman. Also da muss man auch drüber lesen. Also, aber es ist wichtig, den Narrativ zu kennen, weil dann weiß man zumindest, wieso die Einflussreichen aus der Anglosphäre denken. Oder nicht unbedingt denken, aber woher der Wind in etwa weht. Also, genauso hier hat der Ben Nemo hat Secondary Infection, ist ein Projekt, wo man sich jahrelang in verschiedenen Sprachen russische Informationskriegsführung, also Information Warfare, angeschaut hat. Und man ist am Ende zum Schluss gekommen, dass man viel probiert hat, aber dass letztendlich virale Kampagnen schwerer sind, wie man denkt, und das ordentlich umzusetzen halt etwas komplizierter ist. Und da gibt es auch noch den interessanten Professor Herr Thomas Reed dazu, der halt auch sagt, das ist eine Demokratie, die sich zu arg über Fremdeinfluss beklagt, halt im Niedergang ist. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt hast, und dadurch die Leute unzufrieden sind und dann Demonstrationen machen, natürlich kann das ein ausländischer Geheimdienst anheizen. Aber dein Problem ist doch, dass dein Arbeitsmarkt nicht sauber funktioniert und nicht, dass jemand anders, die Probleme ein bisschen hochspült. Warte, So. also wirst du mir sagen, dass das Problem nicht ist, dass ich mit falschen Worten angesprochen werde und meine Pronomen nicht verwendet werden, sondern das Problem in meiner Weltanschauung liegt mit mir selbst? Was? Nein. Nee. Und was der Professor Dr. Reed auch noch meinte, ist, dass es am einfachsten ist, Leute zu beeinflussen, die in einer Echokammer sind. Egal welche Richtung, egal ob du jetzt Nationalist bist oder Skeptiker oder Progressiver oder SPDler, wenn du nur Content aus der eigenen Blase konsumierst, bist du anfällig für Beeinflussungskampagnen. Also. Ja, und gegen Echokammern geht auf thatsafespace.net, ja, das ist wichtig. Ja. Ah! How irregular wars changed our world. Was immer ganz lustig ist, wenn man über Terrorkampagnen und Insurgencies, also Aufstände, berichtet, der überwiegende Anteil unserer Geschichte hat stattgefunden mit Kriegen, die eben nicht zwischen Staaten ausgetragen worden sind, sondern Terror ist die Norm. Und der Artikel geht hier ein bisschen auf ein Buch ein, was verschiedene Insurgencies, also aufständische Leute und Widerständler halt beschreibt und geht da halt ein bisschen historisch drauf ein. Also, es ist ein ganz interessanter Artikel. Also, vom Online-Caveman. Guter Mann. Rob Henderson, bester Mann. Ich bin auf seinem E-Mail-Verteiler, der schreibt immer ziemlich kluge Sachen. America exports cancel culture to the world, genauso wie Coca-Cola exportiert worden ist, wird halt SJW-Tum gemainstreamt weltweit. Und der Artikel selber bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, weil meine kleine Tochter den Mittagsschlaf verkürzt hat und dann bin ich mit ihr raus auf den Spielplatz. Aber der Edel, Rob ist es nicht. Henderson, der schreibt immer gute Sachen. Ich kann mir kaum Das vorstellen, dass ist der nicht zu Artikel schlecht entschuldigen. ist. Abel, das hat nichts mit deiner kleinen Tochter zu tun. Das hat damit zu tun, dass du nicht schnell genug liest. Ja, das stimmt. Siehst du mal, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas anheize, sondern dass das ökonomische System im Land schon nicht gut ist. Ja, siehst du mal, was bist du für ein Vater, dass du nicht mal einen Artikel lesen kannst? Nein, aber der Rob, der ist immer basiert. Ich folge dem immer dauernd auf Twitter, der haut immer wieder Bücher raus mit Zitaten, dass ich einfach nur abfeiere. Und der Rob ist einfach ein Guter. Ich habe von dem bisher keinen Quatsch gesehen. Also gar nicht. Also. Ja, dann solltest du den Rob mal deiner Tochter zeigen. Ja, das Die mache ich. soll mit ihm aufwachsen. Die soll denken, sie hat zwei Papas und eine Mama. Okay. Ja, willst du doch progressiv sein, oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin antiprogressiv bis ins Knochenmark. Hier Rob Henderson, also das ist der Typ, der Autor. Also, we are easily swayed by prestige, which is why ad agencies pay athletes and movie stars. Imitation is adaptive. On balance, you're better off modeling your behavior on the majority of your tribe while paying attention to the most successful members. Soll heißen, dass du die Erfolgreichsten im Auge behalten sollst und dass die natürlich auch von den Marketingkampagnenfirmen halt bezahlt werden, um bestimmte Produkte zu schillen, dass aber die beste Anpassungsstrategie für dich ist, dich am durchschnittlichen Verhalten deines Stammes zu orientieren. Also macht daraus, was ihr wollt, aber das ist evolutionär, psychologisch, wie es am besten funktioniert. Also. Ja, also, aber so ist ja auch das Patriarchat entstanden. Alle haben sich an den Männern orientiert. Und das Buch, was er zitiert, ist Ultra Society, How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth. Von Peter Tutchin. The more people perceive a moral basis for an attitude, the more stable that attitude tends to be over time. Also desto mehr Menschen für eine Einstellung eine moralische Grundlage sehen, desto stabiler wird diese Einstellung über Zeit. Ist auch wieder so eine Studie, wo man sagt, ha, wer hätte das vorhersehen können, aber da habt ihr es. Ich mag Rolf Degen, folgt Rolf Degen, folgt auf Rob Henderson. Ja, das Problem ist ja das Perceive in dem Satz. Ne? Mhm. Also wenn Menschen das eine moralische Basis für eine Meinung beobachten oder meinen auch zu beobachten. Das heißt, auch dieser Wokismus, der ja sehr darauf klopft, dass er eine moralische Basis hat, kann leider dazu führen, dass der sich auch sehr stabilisiert und uns noch lange verfolgen wird. Hm. On Stressorism and the Decay of the Left, das ist ein sehr interessanter Artikel von Malcolm Kuhn. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Das ist ein Mensch, der sich britische Politik und auch Anglo-Politik angeguckt hat. Und er ist aus der Linken. Und für alle Leute, die uns zuhören, die noch eher halt links sind, wird das ein interessanter Artikel sein, den ihr euch in Ruhe durchlesen solltet, weil sozusagen die Progressiven und die Woken und die SJWs, die haben das geschafft, genügend Menschen innerhalb der Linken zu Außenseitern zu machen, dass diese Außenseiter als Gruppe mittlerweile gar nicht mal so klein ist und dass diese Gruppe sich halt besser organisiert und dass halt in der Linken halt immer noch Leben drin ist und ein bisschen Umverteilung halt drin ist. Und der Artikel, der ist sehr zu empfehlen. Also generell für Leute, die halt links sind. Und ja, er redet auch von der Kathedrale, also ja. Ist er besser? Strasserismus ist so. In dem Kontext von dem Artikel ist Strasserismus einfach nur ein Boogie-Outgroup-Word, also um Leuten irgendwas an den Kopf zu knallen. Aber das sind keine Strasseristen. Also. Ein Spook. Ja, genau. Also. Ja. Aber das ist aber eine echte Ideologie, die sehr alt ist. Ja, aber nicht so alt wie dein Buch, oder? Nee, wie heißt Buch das nochmal? Mietebrucker. Ah, sehr gut, ja. Ist der Artikel besser oder schlechter als dein Buch? Der ist auf jeden Fall gut. Ja. Mietebrucker auch. Hier ist noch ein Buch. Leaderless Jihad Terror Networks in the 21st Century, stochastischer Terrorismus auf die Muslime gemünzt, ein Buch von 2011, was ganz interessant war, was europäische Probleme auf Diskriminierung am Arbeitsmarkt zurückführt. Was ich einen interessanten Take fand. Also die Diskriminierung wurde nicht näher erläutert, aber ich dachte mir, wenn es zumindest mal ein Foreign Policy Terrorismus-Experte sagt, das ist was anderes, wie wenn es die Woke-Crowd immer behauptet. Also muss ich mir mal noch genauer angucken, aber ich fand das Buch nicht schlecht. Also war auf jeden Fall seine Seiten wert. Also. Und The Lucifer Principle, sehr interessantes Buch, was aber eher experimentell ist. Also das darf man alles nicht so ernst nehmen, was da drin steht. Satanismus oder was? Nee, es geht da, Es geht darum, dass du Memeplexe hast und also selbstorganisierende Systeme, Gene, Superorganismen, Kollektive, selbstreplizierende Cluster von Ideen, Memes oder Memeplexe und Neuralnetze, also Gruppenverstand, Rangordnung. Und das ist der Schlüssel. Also sehr interessantes Buch. Also ich habe das mehrfach gelesen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also, jedes Mal, wenn du Memeplex sagst, ja, lacht Alex Jones. Also, ich kann das Wort nicht hören. Das ist so, das klingt einfach so künstlich. Das klingt so Verschwörungstheorie. Memeplexe in der 10. Dimension. Memeplex sind einfach nur eine Anhäufung von Meme. Ein Memeplex wäre die Vergebung deiner Sünden, Jesus Geburt, Weihnachtsbaum. Das ist ein Memeplex. Das sind drei Ideen zu einem Plex zusammen. Und genauso kannst du über Marxismus oder Faschismus oder Progressivismus nachdenken. Und das ist ein ziemlich gutes Buch in die Richtung. Also. Dann ist ja Gamergate auch so ein Memeplex, ne? Wir wollen Videospiele spielen, könnt ihr uns bitte lassen? Wir wollen Videospiele spielen, Videospiele. Ja, also wortwörtlich. Journalismus. Journalismus, genau. Ja. Also es hat nicht viel mit Religion oder Luzifer an sich zu tun. Das ist ein, ich würde sagen, es ist ein technokratisch, biologisch, evolutionär, psychologische Herangehensweise an massenpsychologische Phänomene. So würde ich das bezeichnen. Ja, und trifft ich, genau. Ich sollte es mir vielleicht auch nochmal angucken, weil durch das Internet und Social Media hat sich ja sehr viel verändert. Vielleicht kann man, also es ist ein Buch, was, ich weiß nicht, hat mich nicht wirklich so ganz überzeugt. Interessante Gedankenspiele, sage ich mal so, aber Hasssprache, du musst es auch feiern. Und das ich sag mal, ich glaube, heutigen Cancel Culture auch teilweise ein bisschen gewagte Theorien da drin. Auf jeden Fall. Und ja, aber es steht ja hier auch, es ist ja schon 23 Jahre alt. Also. Hm. Ach so. Okay. Ich habe das tatsächlich auch irgendwann mal gelesen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es ganz gelesen habe. Genau. Ja, in Botswana gibt es ein merkwürdiges Phänomen. Mehr als 360 Elefanten sind dort tot aufgefunden worden. Also es sind keine Wilderer oder sowas gewesen. Die Elefanten, die man beobachtet hat, die noch am Leben waren, waren ungewöhnlich schwach. Sind im Kreis rumgelaufen. Also sieht nach irgendeiner Krankheit, würde ich jetzt mal sagen, natürlich aus. Im Moment testen sie halt, was das sein könnte. Ja, Vergiftung könnte auch sein. Also könnte auch sein, ne? Ja. Aber ja, das 21. Jahrhundert schießt einen Bock nach dem anderen, habe ich das dumm gesagt. Ich habe den aber gestern, glaube ich, gelesen, einen Artikel darüber, da stand nämlich von 270. Das sind ja fast 100 mehr jetzt schon. Also das hier ist vom 2. Juli von CNN. Ja, müsste ich nachgucken, habe ich tatsächlich nicht angehört. Ja, aber es ist bestimmt nur so eine kleine Elefantengrippe, ist nichts Besonderes. Ja, aber weißt du, wie schwierig das ist, für die Masken zu nähen? Ja. Ja, vorhin gibt es nicht so viele Elefanten und ja, die sind ja vielleicht auch schneller mal ausgerottet. Ne? Ja, und jetzt gibt es halt 360 weniger, ne? Ja. Und jetzt gibt es auch mal was ja alle paar Jahre passiert, was halt auch wieder in diese Kategorie passt. 21. Jahrhundert, geh sterben. In der Mongolei haben Leute Murmeltiere gegessen, und zwar wohl rohe Murmeltiere. Obwohl eigentlich inzwischen bekannt ist von mehreren Ausbrüchen der schwarzen Pest in der Mongolei, dass man das nicht tun sollte. Und jetzt haben wieder zwei Leute die schwarze Pest oder Beulenpest. Und es gibt 146 Kontaktpersonen. Ja, weiß nicht. Hoffen wir einfach mal, dass das bei den zwei Personen bleibt. Oder wenigstens im Kreis der 146, aber. Buh. Ja, aber weißt du, so es ist 2020. Wir haben Juli 2020, current year, ja. Und da essen Leute einfach rohe Meerkats, Marmots. Alter. Murmeltiere. Ja, ja. Und bekommen einfach die Pest, Alter. Krieg so einen Hals vor Pest. So einen Hals. Ja, gut, ich meine, innere Mongolei irgendwo auf dem Berg, weiß ich nicht, ob die da CNN haben oder Internet oder irgend sowas. Also, ja, oder kommen ja Menschen noch halt viel, viel archaischer, sage ich jetzt mal, als in den westlichen. Ja, aber es schmeckt doch nicht. Denen sagst offensichtlich du. Schon. Sagst du. Die Leute essen ja auch Beef Jerky. Wenn du Hunger hast, dann musst du da rein. Weißt du, hätten sie dein Buch gelesen, wäre das nicht passiert. Hätten Sie das, den hier, das Murmeltier vielleicht gegrillt oder so wenigstens, oder gekocht oder? Oder geroastet. Aha, Murmeltier, du bist so klein. Ach, der arme Punkster Tony Phil. Ja. Obwohl, ist das ein Murmeltier? Wirklich? Täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ich weiß nicht. Ja, aber war das nicht irgendwie irgendwas anderes? Klippschliefer oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ja, viele Leute wollen den Sexismus in der Branche nicht sehen. Worum geht's wohl? Ha, um Games, wer hätte es gedacht. Hier haben wir die Autorin des Artikels, eine Streamerin, die sich beschwert. Und zwar hat man ihr geschrieben, wollen wir mal rammeln, dann pushe ich auch deinen Stream. Die Dame streamt auf Twitch. Sagt, dass es halt da unerträglich ist, wegen der sexistischen Übergriffe, die dort passieren. Unerträglich. Haben sie jetzt die Sims extra verboten, deswegen ist ja gut. Ja, aber komm, dieser sexuelle Austausch, ich war mal an einer Bushaltestelle mit einem Sixer und dann kam auch eine Frau her, die meinte, hey, kann ich dir einen Kuss geben, kann ich ein Bier haben? Und dann meinte ich, nee, ich will es saufen, geh weg. Und dann war die auch total sauer. Also, weißt du, ich keine Ahnung. Also so einen dummen Spruch, den gibt es von allen Seiten in allen Lebensbereichen. Also. Du hattest mal ein Sixpack gehabt? Ja, einmal damals, als ich 16 war. Schon in ihrem ersten Job einer Videospielredaktion habe ihr einer von zwei Chefs eindeutige Angebote gemacht. Er hat mich belästigt, obwohl er Frau und Kinder hatte. Damals studierte sie neue Medien und so weiter und so fort. Männer holen sich Männer ins Team, also... es gibt ein Patriarchat auch im Videospielbereich. Okay. Dann kommt noch eine zweite Dame. Viele Gamer haben Scheuklappen auf, wollen Sexismus, Rassismus oder Homophobie in der Branche einfach nicht sehen. Es wäre ja durchaus mal möglich. Okay, das ist gerade ziemlich lustig, weil die Argumentation ist ja, es geht um ein Machtgefälle, so eine Machtkonzentration, ne? Weil da so viele Männer da sind, natürlich werden die übergriffig, weil da. Ne? Hier wird aber... gegangen. Hier wird gesagt, weil es Männer sind. Ja. Aber eigentlich ist das einfach so Inkompetenz, was Macht angeht. Ja. Und wenn du da einfach alle Frauen reinpushst und ein komplettes Frauending hast, dann sind die Frauen, die übergriffig sein werden, weil sie halt ja cocky werden, weißt du? So cocky. Ja. Es wäre ja durchaus mal möglich, ein Spiel nicht zu kaufen, von dem man weiß, dass etwa Frauen in der Entwicklung schlimme Erfahrungen gemacht haben, sagt sie. Die Konsumenten und Konsumentinnen müssten selbst laut werden, wenn diese Fälle ans Licht kommen. Den Menschen, die von ihrem Missbrauch berichten, den Rücken stärken, damit die Angst geringer wird. Ja, so wie Aaron Joni damals. Ne? Der hat ja den Zoe-Post geschrieben darüber, wie ihn eine Entwicklerin missbraucht hat. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. War halt die falsche Geschlechterbeziehung. Also da war halt ein Mann, der irgendwie missbraucht wurde. Und deswegen war das Pfui Haram. Das ist im Endeffekt auch noch gedreht haben. Ja. Das ist aber auch so eine seltsame Logik. So, Männer holen sich Männer ins Team und dann kommen halt zu wenige Leute von außen, die dann strukturelle irgendwie Veränderungen oder Misshandlungen dann betrachten könnten. Immer so, aber du bist nicht in diesem Männerding. Du kannst da, meinst da irgendwas betrachten zu können. Das heißt, du musst nicht Teil dieser Männergruppe sein, um da strukturelle Missbrauche irgendwo aufzudecken. Weißt du, du brauchst auch nicht irgendwo Teil der katholischen Kirche zu sein, um Kindermissbrauch aufzudecken. Ja. So, ich meine, das ist eigentlich eine total dämliche Argumentation, damit man einfach mehr Frauen in diese Ebenen reinpushen kann, wo Männer einfach drin sitzen. Was wir erstmal brauchen, ist die Anerkennung des Problems in allen Bereichen der Industrie, sagt die Frau von der hier Game Developers Association. Ja, komm. Und dann braucht es mehr Diversität in den Führungsetagen, wenn die Gaming-Branche größtenteils von einer Gruppe weißer, heterosexueller Männer geführt wird, werden die Probleme nicht enden, denn dann werden sie zu großen Teilen erst gar nicht als Problem erkannt. Weißt du, wie gesagt, das macht doch keinen Sinn, weißt du, das ist doch ganz klar, dass sie da so eine Agenda hat für und sie möchte selbst oder ihre Freundinnen in diese Etage reinpushen. Denn wenn ich zum Beispiel sehen würde, okay, diese Gruppe von Leuten, ja, die hat so viel Einfluss, ne, und die missbraucht ihre Macht und hat überhaupt keine Verantwortung zu tragen für das, was sie tun, so, dann gehe ich hin und will die Gruppe komplett auflösen. Ich gehe nicht hin und sage, hey, weißt du was, ich rede mal gern mit euch und ich komme gern mit dazu. So, nein, ich will da so fern wie möglich eigentlich wegbleiben von und nichts mit den Leuten zu tun haben. Wieso ist es dann so für Sie, dass es vollkommen okay ist, in so einer Beobachtung von dieser Industrie weiter existieren zu wollen oder zu können? Also ich verstehe das nicht. Das ist ja jetzt keine von den Streamerinnen gewesen, die das gesagt hat, sondern jemand von der International Game Developers Association. Ja, okay, ja gut, dann habe ich das Zitat dann falsch zugeschrieben, aber der Punkt ist halt derselbe, weißt du, so, es ist ja genau dasselbe Ding, so, okay, Twitch ist sexistisch, voll hart, warum mache ich weiter, warum nicht aufhören, warum würde ich mich irgendwie mehr mit Twitch affiliieren wollen, wenn ich da schon merke, es ist nicht gut. Was ich auch interessant finde, ist halt, dass hier die andere Seite gar nicht erwähnt wird, nämlich, dass Twitch halt offensichtlich für erfolgreiche Streamerinnen gerne mal seine eigenen Regeln übersieht. Oh, dass es viele Streamerinnen gibt, die mit Sexualität auch praktisch ihr Produkt bewerben, ne? Indem sie halt tief ausgeschnittene Tops tragen und so weiter und so fort. Was mir ein bisschen Spaß gemacht hat, ist, die Kommentare dazu zu lesen. Das hat mir Mut gemacht, weil da sind viele Leute, die sagen, weil sag mal, geht's noch? Die Leute gründen eine Firma und ihr wollt ihnen vorschreiben, wenn sie einstellen müssen oder was? Ja, ich hoffe, dass sich diese Ansicht weiter verbreitet. Also das ist ja auch, was Twitch angeht, die haben ja auch so ein Ding gehabt, wo sie Frauen mehr Geld gegeben haben. Die haben so eine Initiative gehabt für Frauen in Videospielen. Ja, es macht doch keinen Sinn. Du sagst so, Videospielbranche ist richtig toxisch und voll schlimm und man kann da gar nicht leben als Frau, aber gleichzeitig freust du dich darüber, dass man dir mehr Geld gibt und nimmst dieses Geld auch an. So, das ist doch widersprüchlich, Mann. Oh. Wenn ich die, keine Ahnung, wenn ich die Heroinbranche kritisiere, werde ich mich doch nicht irgendwo verleiten lassen, da einzusteigen. Heroin. Zocken und völlig abdriften. Oh, die Gaming-Szene. Alter, die haben einfach aggressiv. So eine Chance verpasst, da ein Bild von Need for Speed drin zu haben. Ich raste aus. Allein das schon regt mich so auf. Die Gaming-Szene ist aggressiv zu Frauen und bietet rechte Radikalisierung. Von Veronika Kracher im Parteiorgan der Sozialistischen Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik, dem Neuen Deutschland. Wir kennen die Frau Kracher, wir kennen das Neue Deutschland, wir wissen, was kommt. Die beten immer selber runter, ne? Die Gaming-Szene hat nun einmal ein großes Problem mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Auf der Videospiele-Plattform Steam gibt es Neonazi-Gruppen. Zahlreiche User haben ein Foto des Rechtsterroristen Anders Breivik als Profilbild. Frauen in der Community sehen sich immer wieder Angriffen ausgesetzt. Homophobe Beleidigungen oder das N-Wort sind in Chats alltäglich. Populäre Gaming-YouTuber wie PewDiePie oder Grunk kokettieren immer wieder mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. And I have to point it all out. Guck mal, der PewDiePie, der hat das Die im Namen. Um sich kritisch zur Killerspieldebatte zu artikulieren und um gegen rechte Inhalte in der Gaming-Community vorzugehen, hat sich im April 2020 die Initiative Kein Pixel den Faschisten gegründet. Es ist ein Zusammenschluss von antifaschistischen SpielerInnen, die sich seit Jahren kennen. Zu ihnen zählen auch die Spieleforscher Pascal Wagner und Aurelia Brandenburg, mit denen ich im Videochat gesprochen habe. So, warte, ganz kurz. Also ist das eine kleine internationale Clique? Es geht um böswilliges Kokettieren. Ja, hier. Ah nein, da steht Anita Sarkis hier, nein! Aurelia Brandenburg, die seit langem Videospiele spielt, berichtet trocken lachend, dass sie regelmäßig auf Twitter oder in ihrem Blog gefragt werde, ob sie denn schon einmal einen Controller in der Hand gehabt hätte. Es gibt sogar aus rechten Gaming-Kreisen Gerüchte über die Kampagne Kein Pixel den Faschisten, dass diese nichts anderes sei als die PR-Maßnahme des als zu liberal verschrienen Spieleentwicklers EA, um die Gamer-Szene zu diskreditieren. Also EA ist als vieles verschrien, aber nicht als zu liberal. Sexismus und rechte Tendenzen sind in der Szene durchaus miteinander verknüpft. Aus der frauenfeindlichen Gamergate-Kampagne, die 2014 begann und wütende misogyne Männer mobilisierte, misogyn übrigens falsch geschrieben, erwuchs die rechte Alt-Right-Bewegung in den USA. An Gamer geht's sind der rechte Bloggerstar Milo Yiannopoulos und der populäre YouTuber Stefan Molyneux federführend beteiligt. Den Arsch habt ihr offen. Neues Deutschland. Wann ist der Artikel erschienen? Wann? Diese Woche. Nein, bitte scroll hoch, ich kann das nicht glauben, ich will das nicht glauben, das stimmt nicht. Nein, ich weiß, das ist ein Archiv, aber Kracher, du hast... Schreibt immer das Gleiche, die Engel. Oh nee, ist schon ein paar Tage älter, 20.06., Entschuldigung. Zwei Tage vor meinem Geburtstag kommt sowas. Es ist, das Gegenteil von... Was ist das Gegenteil von einem Geschenk? Ein Arschtritt. Ja. Sie inszenieren sich als Vorkämpfer für Ethik im Videospieljournalismus. De ja, aber facto, warte, für Leute, die gerade nur zuhören, Ethik im Videospieljournalismus in Anführungszeichen. De facto handelte es sich um eine Hetzkampagne gegen Frauen und queere Menschen aus der Videospiel-Community, wie Zoe Quinn, die Entwicklerin Brianna Wu oder die Kulturwissenschaftlerin Anita Sarkeesian, die sich durch YouTube-Videos kritisch mit Sexismus in Spielen auseinandersetzte. Sie wurden massiv belästigt und bedroht. So gab es beispielsweise ein Spiel, in dem man Sarkeesian verprügeln konnte. Zudem wurden die Wohnadressen der Betroffenen veröffentlicht. Einige von ihnen mussten mehrmals umziehen. Aufbausch die Geschichte, ey. An der Selbstidentifikation als Gamer hängt eine ganze Identität, in der Frauen nur am Rande vorkommen, sagt Brandenburg. Diese Identität lasse auch nur ein bestimmtes, andere ausgrenzendes Verständnis von Spielen zu. Spiele müssen auf dem schwersten Level gespielt werden. Und weiblich oder kindlich konnotierte Spiele wie die Sims, Nintendo oder Handyspiele sind kein richtiges Gaming. Ja. Hast du getrunken, Aurelia? Hast du schon mal Mario Speedruns gesehen? Die hat bestimmt Wasser getrunken. Super Mario Speedruns. Das ist Athletik. Das hat nichts mehr damit zu tun, irgendwie, ob das Nintendo ist oder die Sims oder was weiß ich echt. Du hast so keine Ahnung, Aurelia. Das sind das alles Telespiele. Nach wie vor betrachte sich die Szene selbst als weiß, hetero und männlich, was sich auch in den Protagonisten vieler Spiele zeigt. Ein schweigsamer, maskuliner Soldat ist da noch immer die Regel. Je weiter eine Person die Kritik an Spielen oder der Szene übt, von der Schablone des weißen Mannes abweicht, umso stärker ist die Gegenwehr. Wie kommt man auf so eine Aussage? Die Szene versteht sich als weiß und männlich. Herrgott, nee, ist das blöd. Ja, auch das ist lustig. Also im US-Kontext tun sich mehr Schwarze und dann Latinos als Thema identifizieren. Ja, okay, verstehe ich das noch. Ne? Für unsere Verhältnisse trifft das eigentlich irgendwie nicht zu, dass man das irgendwie differenzieren könnte oder müsste oder sollte, bräuchte, weiß nicht. Aber wie gesagt, im US-Kontext ist Hauptidentifikationssubgruppe, also Schwarze, die sich als Gamer sehen und dann aber Kampfspiele am Ganzen. Für fehlgelaufene Diagnosen oder Analysen, dass das amerikanische Verhältnisse immer mit unseren gleichgesetzt werden, ne? Ich würde gerne an der Stelle meinen Goalpost bewegen, und zwar sehr weit weg, und zwar sagen, dieser Text ist nicht von 2020 geschrieben worden. Er wurde früher geschrieben und wurde jetzt nur veröffentlicht. Es kann nicht sein, dass Leute sich wirklich 2020 hingesetzt haben und das geschrieben haben. OPEX, wir haben über 100 Autoren, die sich zu Gamergate äußern, und da kommen wöchentlich noch neue Bücher dazu. Also. Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Über 100. Nein. Und die Leute sagen auch immer, Gamergate, warum arbeitet ihr euch daran immer noch am? Wie gesagt, über 100 Autoren, und du hast wirklich wöchentlich, monatlich ein neues Buch, was rauskommt. Ich habe gerade erst die Tage wieder ein random Buch über Geopolitik gefunden, wo das halt auch drin vorkommt. Also, nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Fertig. Ich will nicht drüber reden. Doch langsam ändert sich die Szene. Große Entwicklerstudios wie EA oder Bethesda publizieren auch immer mehr Spiele mit Protagonistinnen. Hauptsächlich, weil sich diese auch an Frauen verkaufen lassen. Was? Hauptsächlich, weil sich diese... Also es geht nur um Profit, es geht gar nicht um Diversity, oder? Natürlich! Oder wie habe ich das zu verstehen, Aurelia? In den Studios ist eine Diversifizierung zu beobachten und auch ein Trend zur gewerkschaftlichen Organisierung. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nein, aber gut. Zwar regen sich Gamer immer noch regelmäßig über jede progressive Veränderung auf, aber Brandenburg und Wagner sind optimistisch. Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Die Diversität in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Gamer auf. Ja, es ist nicht aufzuhalten. Ja, go, get woke, go broke. So, da habt ihr es doch. Jedes Studio, was sich mehr in die progressive politisierende Richtung anlehnt, ja, geht halt einfach den Bach unter, wenn die es falsch machen. Und das werden sie falsch machen, aus ideologischen Gründen. Jesus, Alter. Mach doch einfach... machen musste, als nur rumzulaufen. So, keine Ahnung, ey. Ich find's klasse. Ja, darauf erstmal ein Videospiel. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin gerade an The Witcher 3 endlich mal richtig dran. The Witcher, sehr schön. Sehr gut. Ich habe mir Cyberpunk 2077 vorbestellt vor ein paar Monaten, Jahren und es ist ja, eigentlich, ich bin nicht enttäuscht mit der Entwicklung bisher, ist gut. Wird ein gutes League Spiel. Of Legends. Das kann noch ein bisschen dauern, bis du Cyberpunk spielen darfst. Oh, Raid Shadow Legends. Nein. Nein. Nein. Das ist haram. Ja, aber da gibt's 400 Champions. Ja, bei LoL gibt's auch einen Haufen Champions. Ja. Gibt es eigentlich ein Sims-Add-on, die Sims? S-I-M-P-S, haha, Sims. Die Sims haben aber auch letztens geworben mit so einem Trans-Figuren und so, die du machen kannst und so. Jeder will sich was Eigenes bauen. Kannst du ja in Cyberpunk auch. Kannst du in Cyberpunk 2077 kannst du sogar die Geschlechtsteilgröße bestimmen. Und es gibt ein Fourth Generational Warfare moderne Konfliktsimulation für den PC. Ich aber auch die Geschlechtsform bestimmen können. Das soll auch. Ob man die Form bestimmen kann, nicht, aber du kannst halt aussuchen, männlich, weiblich oder einfach nur so wie eine Mannequin-Puppe. Männlich, weiblich, diese Dichotomie, das ist doch alles verlogen. Ja. Und natürlich alles aus Stahl wahrscheinlich auch. Ja. Aber da sage ich jetzt nichts zu. Fördert, was zur Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern und Opposition ist heilig, da habt ihr's. Geht in den Wald und trinkt aus der heiligen Hirschquelle. Mit feinem Urhang. By the way, bevor wir Schluss machen, Epstein hat sich nicht umgebracht. Das ist wichtig zu sagen. Maxwell wird sich nicht umgebracht. Ghislaine hat sie noch nicht umgebracht. Genau. Ja, nee, beide. Die Luft für Prinz Andrew wird immer dünner. Am besten fand ich diesen Cartoon mit dem Reifen. Habt ihr den gesehen? So ein Autoreifen, der sagt, I have dirt on the Clintons und beim nächsten Ding hängt er an einem Seil am Baum als Schaukel. Sehr geil. Sehr gut. Also, aber warte, ich weiß, worum es geht. Die Ghislaine, quasi die Assistentin und das lebende Adressbuch vom Jeffrey Epstein, ist halt jetzt quasi nach einer weltweiten Suche nach ihr in Amerika gefunden worden. In einem also relativ offensichtlichen Versteck, in Anführungszeichen. Oh. In einer Villa. Ja. Ja, wir waren kurz heute, aber ich glaube, nächste Woche können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Chris wieder da sein wird. Und dann müssen wir eine Videofunktion nochmal antesten oder so. Ne? Dann können wir vielleicht auch wieder Videos gucken und haben auch ein paar mehr Quellen. Ja. Bleibt gesund. Hier, Pandemie ist noch nicht vorbei. Bleibt gesund. Ja, genau. Passt auf euch auf. Das ist der Spruch der Tage. Bleibt gelassen. Lasst euch nicht auf dem Freeway in Seattle nachts in dunkler Kleidung irgendwie. Steht da nicht rum. Macht es nicht. Tschüss. Bleibt keinen Schmerz auf Polizisten. Freiheit, Akbar.